Im Moment habe ich übrigens den Arbeitstitel nicht schon wieder Liechtenstein. Wir können uns dann ja nochmal überlegen. Wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen über Kasachstan und so reden und vielleicht kommen wir ja auch zu Wales und ja, ne? Oder irgendwie noch was anderes. Vielleicht haben wir da irgendwie einen geilen Spruch und dann ist das so, glaube ich. Naja, wie. Demnächst nehmen wir noch Niedersachsen und Brandenburg am Eurovision Song Contest teil. Ja, ja, genau, genau. Und dann heißt es wieder, die Deutschen geben sich ja untereinander immer die Punkte. Die Punkte. Ja. Gut, dann geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir haben heute Sonntag, den 12. August 2018 und bereits in der 19. Folge. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder mein hochgeschätzter Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Schöne Grüße nach Pinneberg. Und schöne Grüße nach Hildesheim. Ja. Ja, die wenigstens ist es nicht mehr ganz so warm. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh ja, oh ja. Ich bin froh, dass ich hier nicht mehr schwitzen muss. Also es soll zwar heute wohl auch noch mal, also zumindest bei der Aufnahme, wo wir heute aufnehmen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen über fast 30 Grad werden eventuell. Aber so richtig heiß soll es hoffentlich dann nicht mehr werden in der nächsten Woche. Also da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich schwitze auf der Arbeit auch schon. Wir haben keine Klimaanlage. Also da ist man nur noch am Schwitzen und das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, wenn wir das letzte Woche gemacht hätten, hätte ich hier auch in der Sauna sozusagen Podcast gemacht. Ich sitze ja hier direkt unterm Dach, habe hier so mein kleines Podcast-Studio und auch meinen Schreibtisch. Und und wenn die Sonne da natürlich dann den ganzen Tag drauf knallt, dann kann man hier eigentlich, ja, oder man muss hier nackt sitzen oder so und selbst dann läuft einem das Wasser. Dann war das ganz gut. Ja, erstmal ist es ja ganz gut, dass Podcast nur Ton ist. Dann man sieht uns Gott sei Dank nicht, da hast du recht. Zwei Radiogesichter, ne? Nein, das ist aber eine Beleidigung, ne? Das weißt du, ne? Das ist Beleidigung. Radiogesicht ist eine Beleidigung. Also wenn man als Radiogesicht bezeichnet wird, ich weiß nicht, wie das in der Podcast-Landschaft aussieht, ist es eine ziemliche Beleidigung, auch unter Radiomachern zu sagen, du hast ein Radiogesicht. Das ist nicht gerade schön. Radiogesicht und Zeitungsstimme, ne? Und Zeitungsstimme, ja. Zeitungsstimme ist kurz wieder Zeitungsstimme. Ja, nee, also letzte Woche habe ich dann auch noch irgendwie so einen schönen Bremsenstrich irgendwie bei mir noch gehabt, direkt auf den Knöchel. Und der Fuß ist so richtig schön dick geworden. Ich war dann irgendwie noch am Montag noch beim Arzt, war aber nicht schlimm, Gott sei Dank. Aber das sind dann immer so die Nachwirkungen, weil dann eben halt dann auch die Insekten sind dann auch so aggressiv, dass man da dass die dann einfach drauf losstechen, hatte keine Socken an und dann, ja gut, aber ist alles wieder gut verheilt und wir wollen jetzt nicht so machen. Naja, ich bin ja auch direkt unterm Dach hier, also fast unterm Dach, bei mir drüber ist der Dachboden, also bei mir ist es auch warm, also ich habe zwar kein Dachschrägen oder so, aber es ist halt oben drüber halt auch extrem warm und es hält sich ja auch sehr, sehr auf, also man kriegt ja teilweise auch keine Kühlgeräte mehr. Also keine Ventilatoren, kein nichts. Also, die sind alle weg, ne? Genau. Ja, ja, man ist alles ausverkauft. Auch so Getränke und so im Supermarkt also, oder Eis oder so. Kannst du total vergessen. Teilweise jetzt noch. Also teilweise jetzt noch kriegst du nicht alles im Supermarkt. Also es ist schon, überall gibt es Lieferschwierigkeiten. Das ist schon bei der Hitze schon echt unnormal. Ja, wir sind es einfach nicht gewohnt, ne? Also ich kann mich immer so erinnern, bisher war es vielleicht mal, gab es mal einen Tag, wo es mal hieß, ja, morgen wird es dann der heißeste Tag des Jahres. Und wir haben aber dieses Jahr irgendwie, glaube ich, 5 oder 6 solcher Tage gehabt. Ja, zwei Wochen her, oder? Mehrere Wochen haben wir ja. Ja, gefühlt. Aber das ist jetzt so, weiß nicht, 38, 39 Grad, irgendwie so in der Form irgendwie halt, das war dann, das gab es auch schon mehrmals dieses Jahr und also das fand ich, es war ein bisschen sehr toll. Ich bin immer vollkommen zufrieden bei 25, 26 Grad. Oh ja, ist alles gut irgendwie. Insofern ist das halt so. Ja, und wenn es heiß ist, dann ist ja auch beim Eurovision Song Contest eher mau. Aber trotzdem haben wir ja immer noch so einige Punkte irgendwie aufgetan. Was ich neulich irgendwie gelesen hatte, das war, glaube ich, auf neon.de, hatte eigentlich mit dem ESC gar nichts zu tun, aber es hat mich so ein bisschen irgendwie so dran erinnert, nämlich dieses Thema beim Fußballspielen, das gucke ich jetzt in Zukunft lieber alleine, war da so der Tenor, weil diese ganzen Unwissenden, die dann fragen, wie geht denn eigentlich dieses Abseits und so weiter, da habe ich keinen Bock mehr drauf, so war dann so der Tenor. Und das hat mich so ein bisschen an den ESC irgendwie auch so erinnert. Ja. Ich war neulich mal auch in so einer Diskussion, wo wir das Thema irgendwie halt auch hatten. Wie ist das bei dir, Dennis? Also ich bin ja ganz oft eigentlich dann auch vor Ort. Also ich habe ja bisher die letzten Jahre nur zweimal das dann von zu Hause aus gesehen. Kannst du in so einer Gruppe, die so eher gar keine Ahnung haben über den ESC, kannst du mit denen Fernsehen schauen oder wie wäre das bei dir so? Nee, ich schaue das in den letzten Jahren immer allein. Mit dem Twitter-Feed, weil irgendwas zu erklären zu müssen, irgendwie die Big-Five-Regel oder die 3-Minuten-Regel, die 6-Personen-Regel und was auch immer. Also das ist ein bisschen nervig, immer wieder zu erklären, wie das funktioniert und dass die Länder sich auch keine Punkte hin und her schieben und so. Also und das, diese Regel bzw. dieses Phänomen mal zu widerlegen, auch die Namenssache, dass das immer schon irgendwie Eurovision Song Contest hieß und nicht Grand Prix Eurovision de la Chanson, dass man immer beide Namen irgendwie gegeben hat. Von daher ist das immer so ein bisschen mühselig, diese Sachen immer wieder zu erklären. Und deswegen gucke ich das lieber alleine. Also ich bin da echt froh, die dann zu Hause das alleine zu sehen. Ja, oder dieses, die Osteuropäer schieben sich ja nur die Punkte zu. Ja, genau, zu, das meinte ich, ja. Ja, genau. Das ist irgendwie. Das meine ich. Genau, das meine ich. Oder die Schweden, obwohl das die Schweden ja immer machen, die Schweden, die Norweger, Skandinavier generell auch machen, also obwohl die letzten Jahre nicht mehr so, ne, wenn man das gesehen hat, von daher ist das auch wieder widerlegbar. Also diese ganzen Gerüchte und man sollte mal nicht mehr mitmachen, das ist ja auch immer wieder in einer Diskussion, wenn man mit Leuten das guckt, die das nicht so ganz auf dem Schirm haben, es nervt mich. Dann sage ich ja, es nervt mich dann, immer wieder diese Sachen zu erklären. Ja, bei mir ist so ein bisschen, man verfolgt ja dann auch so, sagen wir mal, ab Dezember oder Januar dann auch so die Entwicklung in den einzelnen Ländern, was die dann für Songs schicken und so weiter. Und man hat dann natürlich schon mal eine ganz andere Sicht. Also wenn ich jetzt mal so überlege, 2013, der Isländer mit den langen Haaren, also ist einfach ein super geiler Song, Jägaulíf. Aber wenn du dann vielleicht mit Leuten da sitzt, die den dann zum ersten Mal angucken, wie sieht der denn aus, was hat der denn für lange Haare und man ist eigentlich dann schon immer ein bisschen weiter und denkt ja, so, stimmt. Ja, aber darum geht's doch jetzt im Moment gar nicht, der Typ kann einfach gut singen und das ist man dann irgendwie, ja, also ich könnte es mir irgendwie mit eingefleischten ESC-Fans ganz gut vorstellen irgendwie, weil man dann irgendwie ein bisschen auch auf Augenhöhe irgendwie sich das anschaut, aber das ist dann so ähnlich wie geht denn eigentlich dieses Abseits, ne, also so, ja, wo man genau. Dann so denkt, ja, oder wir beide sagen es ja auch manchmal, es ist ja nur Unterhaltung, aber in einem ganz bestimmten Aspekt denkt man dann so, nein, ist es jetzt im Moment gerade nicht. Also das so. Oder man stirbt halt auch irgendwie so mit, wenn dann die Performance dann nicht so ist, wie man es dann so im Vorfeld irgendwie gedacht hätte. Und man erzählt dann jedem, oh ja, das wird ein toller Song und so, und dann schmiert er dann so ab. Also das ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt das, was man da so gerne hören will. Aber das ging mir halt auch so. Und da in dieser Runde kann ich ja mal erzählen, Dr. Eurovision hat ja im Juni zu einer sogenannten Philosophiererei eingeladen nach Hannover. Die gibt es im Oktober ja auch wieder, ne? Ja, genau, die gibt es im Oktober, am 27. Gibt es da eine neue Geschichte, können wir da auch nochmal verlinken. Ich glaube, die Plätze sind schon vergeben, aber es gibt Wartelisten. Da werden, ja, genau. da können so ungefähr 10 Leute sich anmelden und das nennt sich Waldlichtung. Das ist sozusagen eine Veranstaltung von einer, ich glaube, Coach ist sie, Anna Brandes heißt sie, die zu ganz unterschiedlichen Themen einlädt zur Philosophiererei und zusammen mit Dr. Eurovision macht sie jetzt im Oktober auch eine Veranstaltung, die sich da auch ESC Philosophiererei irgendwie halt nennt. Und wir haben das letzte Mal über ja, Fan sein und so irgendwie auch gesprochen. Und da war das Thema dann auch so. Also ich habe es ein bisschen relativiert nachher, aber ich habe schon so gesagt, ja, ich kann mich heute nicht mehr mit nicht Fans irgendwie an den Fernsehschirm setzen. Also, weil man da einfach auch zu viel erklären muss und oder du kriegst irgendwie rein, das ist ja nur eine Trash-Veranstaltung, ist doch eigentlich nur Schlager. Oder eigentlich ist es ein, irgendwie ist es ein wie sag mal schnell, Nachwuchswettbewerb und wo man dann so sagt, nein, das ist nicht so. Also, und deswegen habe ich so gedacht, Mensch, das ist ja, ich kann das auch nochmal verlinken in den Shownotes irgendwie. Hat natürlich was mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun, wo wir Deutschen ja nicht so toll abgeschnitten haben. Nee, leider nicht. Also, das ist halt, ja, ist irgendwie ganz komisch. Ich glaube, wenn man, müsste man mal, glaube ich, verfolgen. Aber so in meiner Erinnerung ist eigentlich immer, wenn wir bei der Fußball-Weltmeisterschaft gut waren, dann waren wir eigentlich so beim ESC nicht so toll in dem Jahr. Und dieses Jahr ist ja eigentlich genau umgekehrt. Wir haben den vierten gemacht und die Deutschen sind leider noch nicht mal über die Vorrunde hinausgekommen. Also das hat leider nicht so ganz geklappt. Aber ja, und deswegen aber, machen wir ja aber auch. Aber es gibt ja noch ein Phänomen. Ja? Frankreich wird immer Weltmeister oder Europameister, wenn Israel den ESC ausrichtet. Mhm. Das ist auch ein sehr lustiges Phänomen. Ich glaube, die haben 98 war, glaube ich, die EM. Oder ja. Und da wurde ja auch Frankreich auch Weltmeister. Stimmt. Also, stimmt. Ja, und im nächsten Jahr war der ESC in Israel. Ah ja, okay. Ja. Ja. Ja, genau, dieses Jahr genau dasselbe. Ja, passt ja. Also, das ist ja irgendwie. Das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ein bisschen. Ja, und deswegen machen wir ja auch hier diesen Podcast, weil wir ja auch, ja, wir beide sind eigentlich so ziemliche Fans in diesem Bereich. Und in diesem Jahr, also in dieser Saison, leben wir das auch wirklich. Ich glaube, wir haben nur im Juni haben wir keine Podcast-Folge gemacht, sonst sind wir irgendwie jeden Monat irgendwie dabei. Und so, bevor wir die immer so planen, so na, 14 Tage vorher, dann schreiben wir uns immer so in Slack schon mal irgendwas rein und dann, oh, boah, da ist ja irgendwie gar nichts. Und zum Ende hin, bis wir dann irgendwie aufnehmen, hat sich dann die Liste dann doch irgendwie richtig schön verlängert, weil man doch immer ein bisschen auch was erzählen kann, wobei wir uns da, glaube ich, auch ein bisschen in dieser Saison auch zurückhalten wollen, was so, ja, so Gerüchte oder das, was immer wiederkehrt. Also kann ich ja mal sagen, dieses Jahr war natürlich auch wieder diese Nachricht, Liechtenstein wird dieses Jahr, nächstes Jahr nicht dabei sein. Das hört man aber auch schon seit 7, 8 Jahren oder noch länger. Das hat verschiedene Gründe. Die Türkei genauso, ja, die sagt, die möchte hier nicht, weil Conchita Wurst ja aufgetreten ist und gewonnen hat. Irgendwelche obskuren Statements dazu, dass sie nicht daran teilnehmen, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, da lassen wir nachher nochmal drüber reden, weil ich glaube, da hat es ja irgendwie so ein bisschen noch mehr, da hat es tatsächlich ein bisschen Futter, aber ich sag mal so diese Sachen oder Luxemburg will nicht dabei sein oder so, das sind halt so Sachen, ja, wir freuen uns, wenn die irgendwie teilnehmen, aber es gibt eben halt so in manchen Ländern einfach A, entweder nicht das Geld oder B, nicht der Wille in den Sendern, das irgendwie halt so da so beizubehalten. Nee, das mit der Türkei würde ich gerne nachher nochmal zurückstellen, weil da möchte ich gerne auch noch mal so 1, 2 Sätze dazu sagen. Da ist an der Nachricht ist nichts Neues, das stimmt, aber ich finde den Hintergrund, finde ich da ein bisschen daneben, aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Ja, wollen wir dann gleich mal starten, einmal zum ESC und dann, was wir in Deutschland zu erwarten haben. Ja, erwarten haben, das wissen wir noch nicht, aber wir haben ein bisschen was vorbereitet, ja. Ja, willst du starten mit dem ESC mal? Ja, also es gibt ja immer noch die drei Städte, die gesetzt sind, beziehungsweise im Raum stehen, und zwar Jerusalem, Tel Aviv und Eilat. Eilat ist, glaube ich, irgendwo im Süden, irgendwo ganz im Süden ist das im da. Süden, ganz im Süden, ja. Tel Aviv und Jerusalem stehen im Hintergrund, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob es da überhaupt stattfindet, generell in Israel, weil das Geld wohl nicht überwiesen worden sind. Es geht ja so um 12 Millionen oder 13 Millionen, die der Sender irgendwie vorschießen muss, damit die Organisationsriege sozusagen starten kann. Da muss man halt mal gucken, wie der Sender und die Regierung in Israel das hinkriegen oder hinkriegen wollen, weil sie so ja so ein bisschen, gerade die Kontroverse ist, dass der Sender das nicht aus seinem Haushalt bezahlen möchte, weil der jetzt ja auch staatlich anders finanziert worden ist, der wurde ja neu gegründet, der Sender kann. Und da ist man gerade mal so am gucken, wie man das wohl macht. Und die Regierung will wohl nicht das so aus ihrem eigenen Mitteln noch zusätzlich dazu steuern. Das ist gerade so ein bisschen kontrovers diskutiert. Deswegen muss man halt mal sehen, wie es da in Israel überhaupt weitergeht und ob da überhaupt das stattfinden wird. Das weiß man halt irgendwie nicht, ne? Ja, also es könnte sein, dass sich etwas nach der Aufnahme unseres Podcasts da tut, wobei ich ehrlich glaube, dass das, es ist jetzt, glaube ich, diese Zahlungsfrist nochmal um diese 14 Tage verlängert worden. Ich glaube, da wird aber nicht so wahnsinnig viel dran sein. Die EBU, ich weiß gar nicht, ob das ist jetzt, glaube ich, irgendwie seit der Ukraine war das ja auch so ein Thema, dass sie da irgendwie eine Sicherheit hinterlegen müssen. Da waren es, glaube ich, auch schon 12 Millionen irgendwie, die da wohl irgendwie in Genf hinterlegt werden muss, ist wahrscheinlich so, wenn jetzt irgendwelche Anlaufkosten sind und die können das nicht bezahlen, dass dann zumindest die EBU da irgendwie wohl Geld in der Rückhand, also wahrscheinlich so ähnlich wie wenn man eine Wohnung mietet und dann hinterlegt man irgendwie eine Kaution. Irgendwie über alle Berge ist, dann kann der Vermieter da irgendwie daraus irgendwie die Kosten irgendwie bestreiten. Und so ähnlich ist das auch, also sollte das dann nach dem 14. August irgendwie auf einmal, jetzt wird es wohl doch in den Niederlanden stattfinden, dann erschlagt uns nicht. Wobei meine persönliche Meinung ist, da wird sich, glaube ich, gar nichts tun. Und das wird dann irgendwann im September zwischen diesen drei Ländern. Was ein bisschen schade ist übrigens, Haifa war jetzt irgendwie aus dem Rennen. Mhm. Das ist irgendwo, ja, so weiter nördlich, eine schöne Hafenstadt. Mhm. Und da, was ich gelesen habe, war so ein bisschen, Haifa hat gesagt, ja, wir haben doch aber die Unterlagen geschickt. Und der israelische Sender hat gesagt, nö, hier ist nichts angekommen. Wo man dann immer ja, so denkt, ist immer, ja. Wer lügt denn da jetzt? Also es ist irgendwie manchmal so ganz, ganz komisch. Aber das sind dann so auch so diese typischen Gerüchte, die so in dieser sauren Gurkenzeit da irgendwie halt in der Mache sind. Ja, es ist irgendwie anvisiert der September, welcher der drei Austragungsorte das werden. Wahrscheinlich wird es sich aber eher zwischen Jerusalem und Tel Aviv irgendwie ausreden. Wobei ich glaube, wegen dem Schabbat wird es wohl eher Tel Aviv sein, weil da sind wohl die Schabbat-Regeln nicht ganz so heftig. Also da fahren zumindest auch noch Busse und so weiter. Das ist ja immer, glaube ich, Freitagmorgen bis Samstag. Ich glaube, 25 Stunden sind das da, wo dann die Gläubigen noch nicht mal Lichtschalter anmachen dürfen und so weiter. Und ja, dann kann man eben halt auch keine Proben oder gar auch ein Juryfinale irgendwie halt ausführen. Das wäre ja undenkbar. Also es gab ja schon mal in der Vergangenheit, in der ganz langen Vergangenheit ja auch mal so Jahre, wo dann Israel wieder seine Beiträge zurückgezogen hat, weil der ESC dann in einem der Feiertage irgendwie halt stattgefunden hat und dann haben sie das auch nicht übertragen. Also werden wir mal sehen, wobei es in Jerusalem ja auch schon mal stattgefunden hat, aber da gab es eben auch noch keine drei Shows und so weiter, das war dann natürlich auch alles nochmal ein bisschen anders, aber wir freuen uns jedenfalls drauf. Vielleicht können wir sogar schon in der nächsten Folge so ein bisschen drüber reden, vielleicht ein bisschen Länderkunde machen. Und dann werden wir mal gucken, was da irgendwie. Sightseeing. Ja, genau. Audio-Sightseeing in Jerusalem. Richtig, genau. Beziehungsweise nicht in Jerusalem, sondern in Israel. Ja. Jerusalem, die Wahrscheinlichkeit, dass es Jerusalem wird, halte ich für sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gering. Ich glaube, vom Gucken wäre es schöner. Ja. Weil Tel Aviv ist, glaube ich, so eine, was ich mir erzählt habe, von so eine Bauhausstil-Stadt mehr, also sehr modern, ist, glaube ich, auch sehr, hat, glaube ich, viele Party-Location und so weiter, wer da wohl gerne feiern möchte. Thomas Mohr vom NDR war ja vor einiger Zeit auch vor Ort, hat er auch in seinem ESC-Update davon gesprochen und hat erzählt, dass also Alkohol und so soll wohl sehr, sehr teuer dort sein. Also wer sich da unter den Tisch trinken will, der muss viel Geld mitbringen. Aber so öffentliche Verkehrsmittel und so weiter, das soll wohl dann relativ günstig sein. Und ja, und Hotels sind wohl auch nicht ganz so günstig. Da ist dann wahrscheinlich auch anzuraten, dann irgendwie mit mehreren sich da eine Wohnung irgendwie zu mieten. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, welche Stadt das irgendwie halt wird. Ja, ich freue mich drauf. Jedenfalls habe ich anvisiert, nach Jerusalem, nach Israel zu fahren. Schreiber will ja nach Jerusalem, aber ich weiß ja noch nicht, wo es hingeht. ja, aber jedenfalls sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Mehr kann man da im Moment noch gar nicht so viel sagen. Ich habe gestern nochmal auf unserer Seite www.escgreenroom.de nochmal diese ESC 2019-Liste mit den Ländern, die mehr oder weniger schon bekundet haben, dass sie das nächste Mal wieder dabei sind, auch schon mal aufgelistet. Sind auch schon eine ganze Reihe, ich meine so um die 15 bis 20 Länder, die sich da schon wieder, einige sind ja immer schon gleich dabei und sagen ja, vielleicht halten sich manche Länder im Moment ein bisschen zurück, weil auch im Raume steht, dass man ja dass da auch einige Länder vielleicht den ESC boykottieren wollen, wobei ich auch glaube, das ist heiße Luft, da werden wir dann auch mal abwarten, was da so kommt. Da könnt ihr dann schon mal reingucken, da haben wir so ein bisschen so auch Statistiken, wie die letzten 3 Jahre abgeschnitten haben und so weiter, so da lohnt es sich wahrscheinlich da einmal reinzugucken. Ja, und dann geht es weiter mit dem deutschen Vorentscheid, da geht es ja schon richtig mit rasanten Schritten voran, nicht Dennis? Genau, die Bewerbungsfrist für die Künstler ist abgelaufen am 31.07., also vor gut 2 Wochen jetzt bei der Aufzeichnung. Und wir sind gespannt, was da jetzt so rauskommt. Angeblich will man ja wohl mehr Teilnehmer zulassen beim Vorentscheid. Anstatt nur 6 hatten wir letztes Jahr, ne? Dieses Jahr noch, Wir sind schon im neuen Jahr, das ist Wir sind schon im neuen Jahr, ja. Und jetzt wollen wir das wohl auf so 10 bis 12 Künstler aufstocken. Ich bin da selber gespannt, was da so kommt. Ich hätte ja gerne mal wieder so eine Band oder so. Die hatten wir letztes Jahr ja nicht, dieses Jahr noch nicht. Von daher muss man halt mal sehen, was da uns erwartet. Diese Teilzeit-Bayern, ne? Das war ja eine Gruppe. Das war die einzige Gruppe, die Teilzeit-Bayern. Finde ich auch schön, dass Volksclub die Teilzeit-Bayern sind. Das finde ich gut. Finde ich richtig gut. Das sind ja alles nur gecastete ehemalige Musical-Darsteller. Von daher kann man da durchaus von Teilzeit-Bayern sprechen. Ja, sehr gut. Finde ich gut. ansonsten muss man halt mal sehen. Es gibt ja schon ein paar Namen, die da durch diesen Fragebogen von dieser Institution, die da diesen Fragebogen erstellt und auch online stellt, ist unter anderem Lina im Fokus gewesen. Sie ist ja unter anderem Schauspielerin, hat auch diese Kika-Sendung Dein Song, glaube ich, auch gewonnen. Und ist halt bei Jugendlichen vor allem sehr, sehr erfolgreich. Es spielt auch Bibi und Tina, also beziehungsweise die Bibi in Bibi und Tina. Da gibt es wohl, glaube ich, auch demnächst wieder einen neuen Film. Also ich glaube, da könnte sie durchaus punkten, wenn denn durch das Eurovisionspanel kommt. Das weiß ich halt nicht. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du da den Titel gehört? Ich glaube, Glitzer war in der Vorauswahl mit drin und ich fand das gar nicht so schlecht. Es war noch nur 2 Minuten, irgendwie 47 oder so. Und von der Art und Weise, wie sie da Deutsch-Pop macht, das kann man durchaus verwenden für den Eurovision Song Contest, wenn das gut gemacht ist. Nee, also ich bin ja, ich habe mich angemeldet und bin irgendwie dann tatsächlich, ja, was soll man sagen, in diese erste Runde, wo man sich das erste Mal anmeldet und dann danach nicht mehr. Also mein Musikgeschmack ist da einfach auch dann zu gut, glaube ich. Okay, das kann man natürlich auch sagen, ja, na klar. Also das ist halt dann so, aber da kann man gespannt sein. Wir können ja gleich nochmal, das ist unser heutiger Schwerpunkt ja auch, mal so ein paar Künstler ins Auge fassen, wen wir uns da so vorstellen. Aber die Deutschen sind ja auch dabei. Wir sprachen ja gerade davon, die haben jetzt auch schon wieder das 100-köpfige Eurovisionspanel wieder zusammengesucht. Es ist ja so, dass es 3 Komponenten gibt dann am Ende, auch in der Vorentscheidssendung, also Zuschauer, Jury, internationale Jury und dann ein Eurovisionspanel, was so ein bisschen den repräsentativen Geschmack, ja, der ESC-Zuschauer, nicht nur der Deutschen, sondern der ESC-Zuschauer, weil der NDR hat im letzten Jahr nach seiner Untersuchung, warum ist denn alles so schlecht gewesen, haben sie dann festgestellt, so wie die Zuschauer aus Deutschland abstimmen, war schon sehr nah an dem Ergebnis der gesamten ESC-Zuschauer und deswegen hat man gesagt, Mensch, und dann kann man ja mit ganz bestimmten wissenschaftlichen Mitteln sozusagen 100 repräsentative Menschen irgendwie halt heraussuchen. Und weil das jetzt mit Michael Schulte und seinem vierten Platz so erfolgreich war, werden sie da wohl so von der Form her gar nicht so wahnsinnig viel ändern und haben jetzt auch schon dieses 100-köpfige Panel. Genau. Und ja, und da bin ich gar nicht so weit gekommen. Bei mir waren es ja nur sozusagen, dass man da ESC-Künstler irgendwie halt bewerten sollte. Mhm. Und da man dann natürlich irgendwie so ein bisschen als Fan dann einen ganz anderen Blick hat, fliegt man dann natürlich raus. Und ich sag mal, und wenn ich dann mein Alter eintrage, dann bin ich ja sowieso schon im Grunde raus. Es ist dann irgendwie, da kann ich dann natürlich mit den 25-Jährigen da auch nicht halt so mithalten. Aber umso besser kann man ja seine Neutralität dann auch wahren, weil wenn wir hier beim im Podcast dann auch drüber sprechen und man ist gleichzeitig im Eurovisionspanel, ist das ja ein bisschen schwierig. Ich bin eine Runde weitergekommen, aber dann auch rausgeflogen. Ich denke mal, da waren zu viele, die so gerade über 30 sind. Ich glaube, das war so die Nummer, dass sich sehr, sehr viele teilgenommen haben, die so ein bisschen über 30 sind. Deswegen fliegt man da auch schneller raus, weil es sind ja nur 100 Plätze frei. Also ich glaube, da haben so wohl einige teilgenommen. Ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit, genommen zu werden, gering. Also ich bin zweimal jetzt in die zweite Runde gekommen, immer bisher. Ich habe wahrscheinlich die Songs, die da zur Auswahl standen, wahrscheinlich zu alternativ oder zu alternativ bewertet und habe Sachen hochgesetzt, die wahrscheinlich im Algorithmus, den sie da haben, nicht so gut angekommen ist. Deswegen bin ich wahrscheinlich rausgeflogen. Was schade ist, aber mal sehen, wer uns dann jetzt erwarten wird. Es gibt ja zumindest einen Namen, ne, bisher, den man so nicht den zweiten Namen eigentlich, ne? Der offiziell selber das gemacht hat. Und zwar hast du den bei dir dabei? Ja, das können wir ja gleich noch mal machen. Das lass mal da gleich dann in die Vollen steigen. ja, es ist, also zumindestens würde ich jetzt mal so werten, dass man da sozusagen nicht so sehr an der Mechanik irgendwie halt dieses Jahr oder in der nächsten Saison irgendwie schraubt, zeigt das schon, dass man da irgendwie erstmal dabei bleiben will. Ich hoffe, dass es ein bisschen zu so einer Weiterentwicklung kommt. Aber ich glaube, das System ist ja sehr kompliziert. Ich kann mich ja daran erinnern, wo ich letztes Jahr im November, wo wir dann hier zusammensaßen und ich von der Roadshow erzählt habe und uns Thomas Schreiber dieses komplizierte Verfahren, insbesondere mit dem Eurovisionspanel, keiner konnte sich was drunter vorstellen, wie soll denn das ablaufen und wann greifen die ein und so. Hat man jetzt dieses Mal, wenn man dann auch schon den letzten Vorentscheid irgendwie auch verfolgt hat, so ein bisschen so eine Vorstellung davon, wie die das machen und wie das auch nachher in der Sendung irgendwie läuft, dass die dann tatsächlich da die 100 Leute und die 20 internationalen Juroren da sitzen und mit abstimmen, zusammen mit den Zuschauern. Ist das, was wir ja immer so sagen, in Erstellen einer Marke irgendwie entsteht ja dadurch auch, dass man sozusagen auch einen Ablauf hat, den der Zuschauer dann auch schon so ein bisschen kennt. Und insofern, das wird, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung. Und jetzt muss es natürlich noch inhaltlich ein bisschen gefüllt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt auch Künstler vielleicht auch melden oder die angesprochen werden und eher was damit anfangen können, beim ESC vielleicht anzutreten als im letzten Jahr, weil man mit Michael Schulte, der war jetzt nicht super prominent, aber so der eine oder andere kannte ihn schon, weil er schon eine ganze Weile dabei war und der ist dann auch gleich erfolgreich gewesen und jetzt ist vielleicht dann die Hürde etwas kleiner und man vergisst langsam Xavier Naidoo Gate und so weiter und Kümmergate und so weiter. Das ist halt, also nochmal zur Erinnerung für die, die jetzt nicht so in dieser ESC-Welt sind, also Xavier Naidoo hat man ja sozusagen in einer internen Auswahl ausgesucht vom NDR und wollte dann eine Sendung machen, in der dann, ich glaube, 6 oder 8 Titel dann vorstellen soll und die Zuschauer sollten dann einen Titel auswählen, mit dem er dann da antritt und leider ist ihm dann sein Ruf dann so ein bisschen dann vorausgeeilt und da sind wirklich sowohl intern beim NDR als auch extern ganz viele Leute Sturm gelaufen und der NDR musste dann nach 2 Tagen wieder einen Rückzieher oder nach 3 Tagen einen Rückzieher machen und bei Kümmert war es halt so, der hat dann gewonnen, auch haushoch gewonnen und hat dann gesagt, nö, ich will doch nicht und ja doch erfolglose Ann-Sophie ist dann angetreten, die dann am Ende in Wien dann nur 0 Punkte irgendwie halt gemacht hat. Und das sind natürlich dann so Ereignisse, wo viele Künstler dann sagen, never, da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein, das genau. Muss ich irgendwie halt wirklich nicht haben. Also, und das könnte natürlich, wenn man da jetzt so ein bisschen auch versucht, daran aufzubauen, ist es natürlich ja, ein bisschen einfacher. Also da sind wir jedenfalls mal gespannt. Ich hoffe, dass wir andere Moderatoren bekommen als beim letzten Mal. Linda Zervakis und Elton waren ja nicht unbedingt besonders doll. Also bei Linda Zervakis habe ich im Moment so den Eindruck, die will wirklich ins Fernsehen, weil die ist im Moment auch bei diversen Spielshow-Panels dabei. Ja. Und also ja, kann sie gerne machen, aber bitte nicht mehr den ESC. Also das fand ich, also ich muss da nochmal dazu sagen, ich war ja zum Beispiel auch in Lissabon. Es gibt ja immer jedes Mal da, wo die Deutschen halt dann auch auftreten, es gibt immer so einen Nachmittag, wo dann so ein Empfang bei der Botschaft ist. Da war ich dann irgendwie halt auch mit Dr. Eurovision zusammen irgendwie und da hat dann Linda Zervakis das irgendwie halt auch moderiert und da gab es so einen kleinen Gap, weil die ich weiß gerade nicht, wie diese Fado-Künstlerin hieß, die hat nachher auch im Intervalleck dann auch gesungen und die kam und kam nicht und dann musste sie das halt überbrücken und Michael Schulte war mit auf der Bühne und der hat dann nachher im Grunde genommen dann noch so ein bisschen so diesen Gap dann irgendwie halt da wegmoderiert und da war Linda Zervakis selbst damit schon ein bisschen überfordert und ja, also ich finde, sie sollte lieber wieder die Tagesschau vorlesen. Naja, vorlesen, das ist ja schon moderativ, auch wenn der Teleprompter dir den ganzen Text vorgibt. Aber es ist ja nicht mehr das reine Vorlesen. Das ist ja keine Vorlesertätigkeit. Das ist ja dann, das könnte jeder. Das kann nicht jeder. Das muss man halt auch wirklich üben. Es ist, glaube ich, nicht einfach, da vom Teleprompter Nachrichten abzulesen. Ich habe das selber schon mal ausprobiert. Das ist echt nicht einfach, weil man da sich echt irgendwie. Es muss ja auch klingen, als wäre es nicht abgelesen, ne? Es ist schon eine Kunst für sich, das zu tun. Also da muss man schon Respekt haben. Also da möchte ich mit den Tagesschau-Schausprechern auch nicht tauschen. Von daher muss man da mal so ein bisschen das ein bisschen loben, was sie dort machen. Also es ist schon nicht ganz einfach. Nee, also ich kritisiere jetzt auch nicht dieses Tagesschau machen. Ich glaube, Unterhaltung zu machen, das, Unterhaltung ist natürlich, das will ja, auch klar. Gelernt sein. So, ja, so da würde ich es so ja. Rum würde ich es mal ja. Sagen. Das glaube ich auch irgendwie. Das wollte ich jetzt nicht so, bisschen abfällig habe ich schon gesagt, aber es ist klar, das kann sie gut. Das ist halt, es gibt ja auch Dinge, die jeder von uns gut oder schlecht kann. Und die schlechten Sachen sollte er ja dann nicht auch so da zu seinem Schwerpunkt irgendwie machen. Und da denke ich halt schon so, gerade bei so einem Vorentscheid, was wir ja in den letzten Jahren auch festgestellt haben, sind ja auch immer mal so Sachen, die plötzlich unplanmäßig dann irgendwie passieren. Und das muss natürlich dann so ein Moderator auch so ein bisschen charmant wegmoderieren. Oder dass man da sogar jemanden hat, der eigentlich sogar darauf wartet, dass es Pannen gibt, dass er dann wirklich auch sein moderativ Talent irgendwie auch entfalten kann. Und ich glaube, und bei Elton war es so ein bisschen so, der hat das Geld so ein bisschen mitgenommen, habe ich so den Eindruck gehabt. Und mehr war es dann leider auch nicht. Ne? Also man hatte immer das Gefühl gehabt, die haben nicht geprobt, das hatten wir ja schon mal. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, bei der ganzen Produktion, es war teilweise, ich bin ja selber auch bei meinem offenen Kanal tätig gewesen, hatte teilweise so Fahnen, als wären das Bürgerinnen und Bürger, das will ich gar nicht schlecht reden, als wären es Bürgerinnen und Bürger, die dort als Moderatorin hingestellt werden und macht mal, so ungefähr, also es war ein bisschen schade, also diese Produktion war irgendwie nicht ausgewogen, man müsste eigentlich von der ARD bzw. vom NDR so ein bisschen mehr verlangen können, als das, was wir dort gesehen haben, weil eigentlich können die das. Und ich weiß halt nicht, warum das beim ESC-Vorentscheid nicht funktioniert. Und ich glaube auch, ich hoffe sehr, dass es erstens neue Moderatorinnen und Moderatoren gibt und auch vielleicht eine Sendung mehr. Das würde uns, glaube ich, nochmal so ein bisschen den Aufschub geben, um sich auch an die Künstler zu gewöhnen zu können. Das ist immer so ein Problem, wenn du auch Leute dabei hast, die du nicht kennst oder nicht so gut kennst oder nur so ein bisschen von aus so ein bisschen nebenher so existieren, so Künstler, die halt zwar schon bekannt sind, aber nicht so sehr im Vordergrund stehen. Sowas wie Michael Schulte, der zwar irgendwie bekannt ist, auch online durch seinen YouTube-Kanal und seine Teilnahme an The Voice, aber noch nicht so richtig so extrem erfolgreich ist, dass man ihn halt wenn man den Namen hört, gleich gesagt, ach ja, den kenne ich. Hm. Ja? Und das ist halt so eine Sache, die ich mir halt wünschen würde, dass es da irgendwie eine Sendung, mindestens eine Sendung mehr gibt. Ich glaube nur, dass das eben halt jetzt im Moment auch an den Strukturen der ARD liegt. Die kriegen einfach keine zweiten und dritten Sendeplätze, ja, glaube ich, dafür. Ich glaube, dafür muss das Konzept jetzt nochmal die nächsten ein, zwei Jahre erfolgreicher werden, auch von der Einschaltquote her, dass dann Thomas Schreiber dann wahrscheinlich das auch verkaufen kann bei den Intendanten als, oh, davon habt ihr was und da müsst ihr unbedingt irgendwie ein oder zwei Sendungen mehr machen, weil dann habt ihr dann noch mehr Einschaltquote, und ich glaube, das ist im Moment noch nicht so darstellbar, dass das so sein wird. Das stellen wir uns als Fans, glaube ich, ganz vor. Ich glaube, die Botschaft ist mit Sicherheit auch angekommen, aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich in den Strukturen im Moment keine Möglichkeiten, leider. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Noch werden, ja, richtig. Ne, das ist ja irgendwie. Frankreich hat es vorgemacht. Also Frankreich, die muss man ja immer wieder loben für ihr Destination Eurovision. Also die machen es ja auch wieder. Also von daher, so ein bisschen kann man sich da schon orientieren. Also die waren auch die Einschaltquoten gar nicht so schlecht, wie ich das gelesen habe. Also man muss sich halt nur trauen. Ne? Mhm, genau. Ja, und dann kommt natürlich auch immer so ein bisschen dazu, das ist ja, wie gesagt, immer nur so die Mechanik, es muss natürlich auch mit Leben gefüllt sein, und wir beide haben uns da mal, eigentlich mehr du als ich, aber ich bin da auf den Zug so ein bisschen mit aufgesprungen, wir haben uns mal Gedanken gemacht, welche Künstler könnten denn da eigentlich so dabei sein, die wir uns da vorstellen, und du hast da im Slack so einiges irgendwie reingestellt, den einen oder anderen fand ich ganz gut, den anderen nicht so gut, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgeteilt, was wir uns da irgendwie so vorstellen könnten, und ich würde sagen, wir machen da so eine kleine, wir wechseln uns da so ein bisschen mal ab und stellen so die einzelnen Künstler mal vor, und dann können wir ja mal so, so sagen, was wir uns da so vorstellen. Ja, magst du mal anfangen, Dennis? Wen könntest du dir vorstellen? Ich habe Marcel Brell rausgesucht, einen Künstler, der ziemlich unbekannt ist. Ich arbeite ja bei so einem etwas alternativeren Radiosender, und da ist er mir auch schon öfter aufgefallen, weil er bei uns in der Rotation läuft. Er ist Singer-Songwriter aus NRW, trat schon zum Beispiel als Vorband bei Haha, Susan Vega oder bei der Ellen Cohn Band auf, hat den Fred J. Preis gewonnen, das ist so ein deutscher Textdichterpreis, den auch schon die Fanta 4 zum Beispiel, Rui Rio Reiser oder Clouseau gewonnen haben, war auch nominiert beim Musikautorenpreis, bei dem deutschen Musikautorenpreis, war vom Goethe-Institut als Botschafter der deutschen Sprache unterwegs, ja, hat mehrere Alben jetzt veröffentlicht, insgesamt zwei, tut derzeit durch Deutschland, ist auch gerade wieder mit Aha unterwegs, wie ich das bei Snapchat bzw. Instagram gesehen habe. Und er ist so, ich würde ihn so als neuen Reinhard May so ein bisschen bezeichnen. Du hattest ja irgendwie eine andere Bezeichnung für ihn, eher als Grönemeyer, ne? Also ich finde ihn extrem interessant, weil er deutsche Texte macht, die er komplett selbst schreibt. Er hat auch keine Plattenfirma, die bei ihm im Hintergrund steht, sondern er veröffentlicht eigentlich alles selbst. Die Seite, die er betreibt, ist auch unter seinen Fetischen, seine Website. Also er macht eigentlich alles von der Promo bis hin zu, veröffentlicht seine Platten alles selber. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, finde ich, für so einen nicht ganz bekannten Künstler, der halt auch, bei manchen Fans schon bekannt ist, aber nicht so bekannt, dass man sagen könnte, ach, den kenne ich. Was sagst du zu dem? Was hältst du? Ja, also erstmal ist es, muss ich mal dazu sagen, was man jetzt positiv sagen kann, ich finde es immer ganz spannend, wenn jemand so eine außergewöhnliche Stimme hat. Also muss nicht jetzt unbedingt gerade gut singen können, sondern irgendwie eine charakteristische Stimme haben. Aber mich stört seine Art zu singen. Das ist so ein bisschen so dieses Gedrückte, was er da so ich habe so, also ein paar Sachen von ihm habe ich dann mir auch angehört. Ich sag mal so, von den Texten hat es mich so an Grönemeyer erinnert, so ein bisschen so fast verschwurbeltes, aber natürlich ist es, finde ich auch, immer gut, wenn das nicht so ein Marketingprodukt ist, sondern jemand, der wirklich auch eigene Sachen irgendwie schreibt. Der muss ja nicht alles selber schreiben, aber eben halt so einen gewissen Stand an Liedern oder so irgendwie halt selber geschaffen hat. auf jeden Fall singt er in Deutsch, was ja, was ja auch mal wieder eine schöne Sache wäre hier, was man zum ESC schicken könnte, wäre jetzt aber nicht unbedingt so, so mein super Favorit irgendwie halt. Also es ist jetzt, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt 0815, aber ganz insbesondere stört mich die Stimme so ein bisschen. Also das, es gibt ja manchmal so andere Künstler, wo man so denkt, boah, die Art und Weise, wie der singt, irgendwie finde ich jetzt, und da müssen die Leute noch nicht mal besonders gut singen. Die müssen jetzt keine Adele sein oder so, sondern das muss schon irgendwie, ja, schlimm ist, wenn die dann irgendwie alle so, so alle gleich singen, weißt du, so mit dieser gedrückten Stimme, so, so irgendwie, dann denke ich so, ja, genau, also nicht, aber gut, wäre bestimmt jemand, der da auch in dem Auswahlpanel irgendwie halt stehen könnte. Also ich habe ihn ja schon mal vorgeschlagen. Also ich habe ihn ja schon mal so zum, mal bei Twitter mal so ein bisschen angetickst, so melde dich doch mal an. Ich finde ihn halt, gut, du kannst mit der Stimme nicht so viel anfangen. Ich finde die Stimme total interessant. Also mal was, weil es für mich halt doch schon ein bisschen anders klingt, als das, was man sonst so hört. Also als Kandidat, weil er auch halt selber Songs schreibt, finde ich ihn interessant. Also ich nicht ausschließbar, dass er sich da anmeldet und da im Panel beziehungsweise in der Liste, die da ja existiert, mit drin steht. Das weiß man halt nicht. Also ausschließbar ist das nicht. Naja, die setzen ja auch Leute in die Liste, die davon noch gar nichts wissen, ne? Und dann probieren sie das halt aus, wie die ankommen, und dann sind die dann unter den letzten 20 und dann werden die angesprochen, guck mal, wir hatten jetzt das Panel und die haben jetzt gesagt, du gehörst in die ersten 20, um die es ja geht, die dann nachher wieder in dieses Songwriting-Camp irgendwie halt gehen und ja, und dann sagen die entweder, ja, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei, also das ist dann vielleicht auch noch ein Motivationsschub und das könnte ja sein, dass sie ihn da mit reinnehmen, obwohl er da gar nichts von weiß, ne? Das kann ja schon sein. Richtig. Kann natürlich sein, aber ich glaube, dass er wird auch jemand sein, der sich selbst dort bewirbt. Also ich glaube, das wäre durchaus denkbar. Ja. Weiß man halt nicht. Wen hast denn jetzt du auf der Tagesordnung? Ich würde mal anfangen mit, also ich habe, glaube ich, mehr so mainstreamigere Sachen, glaube ich. Ich fange mal mit Clouseau an, der ja auch schon bekannt ist. 38 Jahre, Sänger, Rapper, Songwriter, Produzent. Und er hat schon Erfahrung gemacht so mit Wettbewerben. Er war nämlich schon mehrfach beim Bundesvision Song Contest, den Stefan Raab ja in den 2000er Jahren immer ausgerichtet hat. Da wurde er 2005 Siebter, 2008 ist er beinahe sogar Sieger geworden, mit einem Punkt Abstand zum Sieger. Und 2010 wurde er dann nochmal Sechster. Und ja, man kennt ihn unter dem mit Udo Lindenberg zusammen, mit diesem Lied Cello, ist eines der bekanntesten. Und sein aktuelles Album ist von 2016 und heißt Neuanfang. Er hat da im Vorfeld ein paar Jahre vorher eine Band gegründet, die dann irgendwann auch auseinanderging. Ja, in der letzten Zeit hört man nicht ganz so viel. Er wird nicht so rauf und runter gespielt im Radio wie in der Vergangenheit, aber wäre sicherlich auch jemand, der mehr als Bühnenerfahrung auch hat und würde dann, glaube ich, auch so in dieses Umfeld, ja, ich sag mal so ein bisschen vielleicht auch so von der vom Stand eines Michael Schulte oder so irgendwie halt da wahrscheinlich auch gut in diesen Bereich da irgendwie halt auch reinfallen, ne? Ja. Also für mich ist eher die Problematik, wie wahrscheinlich ist das, dass er das machen würde. Also dafür ist er, glaube ich, zu erfolgreich, dass er sagt, ich mache das. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Problematik, die man so mit berücksichtigen muss. Ich finde ihn auch mega interessant. Der hat eine ganz tolle, interessante Stimme. Er schreibt ja auch vieles selber. Aber ich halte es, wie gesagt, für sehr unwahrscheinlich, dass er sich dafür bewerben würde. Ja, wobei, vor allem, weil er so bekannt ist. Ne? Ja, wobei also, in der letzten Zeit ist ja nicht mehr so viel gewesen. Stimmt. Und das könnte natürlich dann auch so eine Möglichkeit sein, da nochmal wieder so einen Schub irgendwie halt auch, auch hineinzubekommen. Aber ja, kann sehr wohl sein bei dem einen oder anderen Künstler. Also das muss man ja auch immer mit berücksichtigen. Diese Leute müssen sich ja dann auch nach einem Sieg beim Vorentscheid sich wirklich auch bis in den Mai hinein, das sind so 3-4 4 Monate müssen sie es blocken und müssen dann irgendwie halt nur noch für diesen Kram zur Verfügung stehen. Und wenn sie dann halt schon für diese Monate auch irgendwie Touren geplant haben, mhm, oder so, das wird dann schwierig, solche Leute dann halt hineinzubekommen, weil wenn sie nicht gewinnen, dann haben sie 3 Monate erstmal gar nichts. Also weil das alles dann freigehalten wurde. Ja. Das ist genau. Schon so ein organisatorisches Ding. Aber ich glaube, das wäre zumindest so ein Künstler, der da auch in dieses 200 Leute sind das, glaube ich, die nachher dann von dem Panel dann praktisch ausgewählt werden. Ungefähr, da könnte er, glaube ich, reinpassen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann kann ich ja gleich zu jemanden springen, der auch beim Bundes-Eurovision Song Contest, schöne Versprecher, Bundesvision Song Contest dabei gewesen ist. Und zwar geht es um Teezy. Der heißt eigentlich Toni Mudrak, ist Singer, Songwriter und Rapper, kommt eigentlich aus Berlin, hat mit 15 Jahren angefangen zu rappen, wollte eigentlich Lehrer mal werden, ist unter anderem auch durch YouTube bekannt geworden, hat 2014 sein Debütalbum veröffentlicht und hat mit dem Song Keine Rosen beim Bundesvision Song Contest teilgenommen und wurde dort Zweiter für Sachsen-Anhalt. Mhm. Ja, er gilt bei einigen Kritikern als Rope-Momentiker, also sozusagen als Hybriden zwischen Rap, R&B und Soul. Und seine neuen Sachen klingen dann doch eher wie so ein Justin Timberlake in deutscher Sprache. Er hat auch lustigerweise mit Stefan Raab, da gibt es bei YouTube ein Video, wo er mit Stefan Raab einen ESC-Titel performt hat. Just Can't I Wait Tonight. Mhm. Ja. Just Can't Wait Tonight und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das Lied hat er mit ihm performt und der singt gar nicht schlecht, auch auf Deutsch. Also es ist, oder auf Englisch beziehungsweise. Mhm. Also er ist total interessant. Ich weiß halt nur nicht, ob er das machen würde. Aber er wäre jemand, der halt gerade nicht so extrem erfolgreich ist, zwar schon bekannt ist, aber jetzt nicht so erfolgreich ist, wo man sagen kann, er würde es nicht machen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, diese Session war ja bei diesem Bundesvision Song Contest, das war ja sozusagen wie so eine Art Postkarte. Da hat ja der Stefan Raab jeden einzelnen Künstler so in dieser Form vorgestellt und hat die dann performen lassen mit den Heavytones zusammen. Genau. Daher kommt, glaube ich, dieses Video. Das können wir ja dann sonst noch mal in die Shownotes irgendwie halt stellen. Das hat er super gemacht. Der ist ja, glaube ich, mehr so auch so Soul und Jazz und Pop so, ja, also in der Richtung. Genau. Und das, was ich gelesen, ich meine, der bringt jetzt, glaube ich, am 24.8. auch ein neues Album irgendwie halt raus. Also ist auch, glaube ich, jetzt von den Künstlern auch tatsächlich auch mit was Neuem auch am Start. Und mir hat sehr gut gefallen. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr vielfältig. Also das hat man ja eben halt bei diesem Cover gesehen und zum anderen das, was er da irgendwie halt auch so macht. Würde ich sehr gut, könnte ich unterstreichen. Also das ist finde ich gut. Also ich habe irgendwie auch noch so Sachen wie Stranger und Girls und so. Da gibt es noch so ein ganz witziges Videos Girls, wo er dann auch von lauter Mädchen dann irgendwie so umschwärmt wird und ein bisschen genervt irgendwie. Also das ist schon irgendwie ganz, ganz lustig. Glaube auch, das könnte funktionieren, ja, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Das wäre auch etwas, was auch nicht so unwahrscheinlich ist. Also weil er halt nicht so ganz bekannt ist, zwar irgendwie schon bekannt bei einigen Leuten, aber nicht jetzt so bekannt, dass er sagen würde, oh nee, ich würde das nicht machen. Mhm. Also ich glaube, da kann man, weil er halt auch so eine sehr, sehr gute Stimme hat, finde ich, auch live. Mhm. Also es ist schon echt gut. Und ich glaube, weil er auch selber Songs schreibt, auch auf Deutsch, schon wieder deutschen Künstler, ist das, glaube ich, sehr, sehr interessant, wenn er beim Vorentscheid dabei wäre. Wenn er dann gemeinsam in diesen Songcamps bzw. Writingcamps dann Song schreibt für den ESC, ich glaube, das wäre total spannend mit ihm. Müssen wir halt mal nur sehen, ob er dabei ist oder nicht. Ja. Aber ich würde das toll finden. Ja. Also, wen hast denn jetzt du am Start? Wir haben ich jetzt gesagt, jeder hat ja so 4. Mal, ich glaube, ich komme mal mit ihm raus. Jemand, der sich vor ein paar Wochen sehr in den Vordergrund gespielt hat, dass er irgendwie dabei sein möchte. der NDR hat gesagt, ja, die Bewerbung ist angekommen, also mit sehr dürren und Worten. Ich, ehrlich gesagt, ich kannte ihn vorher nicht, aber ist, glaube ich, auch schon etwas länger bekannt, nämlich Drangsal. Der heißt eigentlich Max Gruber, ist 25 Jahre alt und seine Musik Musik ist so aus dem Genre New Wave, Post-Punk und Indie-Pop. Also seine, seine Songs sind sehr, sehr unterschiedlich. Da sind so, ja, ich würde mal sagen, eher was für Liebhaber dabei. Und dann sind es auch wieder sehr mainstreamige Sachen, die auch ganz gut im Format Radio auch irgendwie halt laufen würden. Also ob das jetzt ein Kompliment oder nicht ist, das kann ja jeder Hörer sich jetzt für, selber entscheiden. Er lebte mal in Leipzig und jetzt in Berlin. Und hat 2013 bei SoundCloud angefangen, einzelne Demos irgendwie zu veröffentlichen. Hat sogar 2017 war er nominiert für den Echo in der Kategorie Kritikerpreis National. Mhm. Und sein aktuelles Album, was glaube ich auch ganz erfolgreich war, ist heißt Zorris, das am 27. April 2018 auch erschienen ist. Er wird so ein bisschen verortet so zwischen Ärzte und Tokyo Hotel. Da gab es jetzt auch ein schönes Interview. Ist schon ein bisschen länger, ich glaube aus dem Frühjahr mit Markus Kafka. Das ist ganz interessant, wo er selber sagt, ja, aber das ist eigentlich so mehr aus vor seiner Zeit gewesen, dieses Ärzte-Ding. Und er hat es dann erst so im Nachhinein sozusagen mitgekriegt, dass er so eine ähnliche Art hat. Gut, was man dann halt auch immer in so einem Interview irgendwie halt sagt. Aber eigentlich jemand, der, glaube ich, auch so ja, wie er so seine Musik präsentiert und so weiter, auch weiß, worauf es ankommt. Und er wäre natürlich, er ist glaube ich, auch nicht so unbedingt jemand, der so ganz leicht zu handeln wäre. Deswegen ist es natürlich dann so eine Frage, kann der sich dann in so ein Format pressen lassen, dass er dann so in so eine deutsche Delegation eingebunden wird und dann so Pressetermine macht und. Aber trotzdem wäre das jemand, der ja, der würde, glaube ich, auffallen beim ESC. Und die Musik, ich finde es ganz okay. Also es ist so, es ist sehr, sehr gemischt. Also das zeigt so ein bisschen, dass er, glaube ich, auch noch so ein bisschen versucht, so seine richtige Linie auch zu finden. Das kann außerhalb des ESC auch noch ganz interessant sein, wohin die Reise in den nächsten Jahren geht. Aber ich glaube, der sollte da auch mal in diese Line-up hineingehören. Was sagst du dazu? Ich sehe das ein bisschen anders. diesen Charakter, den er widerspiegelt, ich finde den ein bisschen schwierig. Das hast du ja auch schon gesagt. Sein Gemüt könnte da so ein bisschen gegen ihn spielen. Ich weiß halt nicht, wie er so drauf ist. Ich kenne ihn nicht. Also das kann ich halt auch nicht beurteilen. Aber was so von ihm rüberkommt, ist schon sehr, ja, ich weiß es nicht, arrogant, ich sag das jetzt mal so, also es kommt so ein bisschen für mich so negativ rüber. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie unsympathisch, was ich bei anderen Künstlern nicht so habe. Und ich bin ja selber so ein bisschen auch in Skandinavien unterwegs, was die Musikszene angeht. Und seine Musikrichtung ist da sehr, sehr angesagt, auch in Dänemark, in Schweden. Und ich muss leider sagen, es gibt da bessere Sachen. Viel, viel bessere Sachen aus dem skandinavischen Markt. Deswegen finde ich es halt schwierig, diese Art von Musikrichtung, die er macht, zum ESC zu schicken, weil ich da halt andere Sachen und andere Qualitäten gewöhnt bin. Deswegen weiß ich halt nicht, wie er ankommen würde. Es gibt ja irgendwie englische und deutsche Songs von ihm, ne? Das ist ja so ein Mischmasch, er macht ja mehrere Sachen. Ich muss sagen, die englischen Sachen haben mir besser gefallen als die deutschen. Da konnte ich mehr mit anfangen, weil die deutschen irgendwie, also das passt irgendwie nicht zu diesem Musikgenre, also was er macht. Ich finde, dass wenn er das auf Englisch macht, ist es irgendwie, hat es irgendwie mehr Aussage, als wenn er das auf Deutsch macht. Lustigerweise, eigentlich ist es eigentlich immer umgekehrt, dass die deutsche Sprache, wenn man aus deutsche Wurzeln hat, eigentlich Gefühle und auch irgendwie diesen Spirit von einem Song in der eigenen Sprache besser rüberbringen kann. Ich finde, aber das ist genau umgekehrt. Ich finde, bei den englischen Sachen ist das irgendwie authentischer bei ihm. Ich weiß halt nur nicht, wie sein Charakter ist. Wir kennen ihn halt nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, keine Ahnung. Ich will das ja auch nicht beurteilen wollen, aber ich finde ihn halt als Person ein bisschen schwierig. Und muss man halt mal sehen, ob er, wie weit er dann durch das Panel kommt. Das wissen wir ja nicht. Ja, ob das überhaupt so ist, ne? Also er hat sich jedenfalls sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Ich glaube auch, Stefan Spiegel hat irgendwie auch in seinem Instagram-Account das ihn auch so ein bisschen irgendwie gepusht. Weiß ich, ob die beiden sich irgendwie auch persönlich vielleicht kennen. Also Stefan Spiegel hat ja mit Alina Stiegler zusammen die Songchecks in der letzten Saison gemacht. Und da hat er ihn so ein bisschen dann promotet. Daraufhin bin ich da auch ein bisschen so auf ihn dann auch aufmerksam geworden, habe mir da mal so ein paar Sachen irgendwie angehört. Ja, das ist natürlich so diese Sache, was man schon auch sucht, dass jemand halt polarisiert, ne? Also man muss natürlich dann nachher in dieser Riege der 45 oder 43 dann auch wirklich auch hervorstechen, dass man auch irgendwie halt auch gesehen wird unter den ganzen ESC-Bewerbern. Mhm. Und so einer ist natürlich dann auch, aber es scheint ihm eine wichtige Sache zu sein, beim diesem ESC vielleicht mitmischen zu dürfen. Also da ist, glaube ich, schon der Wille so da und ich glaube, dass er sich da auch gut vorstellen kann, was da auf ihn zukäme. Das ist ja auch, da läuft ja auch manchmal einiges dann auseinander. Manche wollen das dann irgendwie gern und sind ganz erschrocken, welche Medienwelle dann über einen drüber schwappt. Also mich hat es erstmal so ein bisschen, aber es ist halt, du hast recht, es hat natürlich immer was mit persönlichen, mit deinem Marcel Brell, ist es dann auch so, dass ich so sage, ja, mir gefällt die Stimme nicht, dir gefällt sie, ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, der polarisiert vielleicht auch, muss man dann irgendwie halt gucken, aber jedenfalls eine interessante Figur und ich bin mal gespannt, ob wir ihn irgendwie halt wiedersehen werden. Ja. Ich habe als nächsten jemanden nominiert, den wir schon kennen. Und zwar ist das Alexa Feser. Ihr Großvater ist Jazzpianist und war ihre größte Inspiration. Sie hat als Backgroundsängerin für Nino Angel, Juliette Schoppmann, Joanna Zimmer, Thomas Anders, den hatten wir ja auch schon mal beim Vorentscheid, Ricky Martin, Mike Leon Grosch gesungen, nahm 2015 bei Unser Song für Österreich teil und kam da bis in die zweite Runde. Schied danach leider aus. Da war unser Kümmergate, ne, zu der Zeit. Genau, das war dann Kümmergate. Hat 2014 ein Album veröffentlicht, das auf Platz 19 der deutschen Charts kam. 2017 mit ihrem Album kam sie dann auf Platz 3 der deutschen Charts und war auch 2015 für ein Echo nominiert. Ich fand sie, also damals, als ich diese ganzen Videos gesehen habe, gar nicht so gut. Aber als sie dann live bei der Vorentscheidung abgeliefert hat, hat sie schon so irgendeine Art gehabt, die sehr, sehr positiv war. Und ich glaube, wenn sie es nochmal versuchen würde, mit guten Songs, die schreibt ja auch alles selbst, wäre das total spannend. Ich finde diese Künstlerin total mega interessant. Sie hat so eine eigene Art, Texte zu schreiben, auch wie sie die Sachen schreibt. Also ich glaube, da könnte mehr gehen bei ihr. Ich glaube, ihr sollte man nochmal die Chance geben, dass sie beim Vorentscheid teilnehmen kann. Ich würde das sehr begrüßen, wenn sie nochmal dürfte. Mhm. Ich weiß, wie siehst du das? Also erstmal, ich finde, sie ist eine ganz tolle Künstlerin. Ich glaube nur, dass sie 2015 da leider so unglücklich auch mitverheizt wurde durch diese ganze Geschichte, dass sie da vielleicht ein Trauma hat und dann sagt, nee, also ein zweites Mal bitte nicht nochmal. Ich glaube aber, der Vorentscheid hat ihr, glaube ich, einen ordentlichen Schub irgendwie auch gegeben. Sie hat ja damals im Vorfeld, glaube ich, auch gesagt, sie wollte paar Jahre vorher schon eher sogar aufhören mit der Musik, weil sie gemerkt hat, da geht gar nichts und plötzlich kam dann so ein Schwung, dass sie, glaube ich, auch einen Plattenvertrag kriegte und so weiter und sie hat so ein bisschen, also so auch von den Texten her und sie hat auch schon eine sehr charakteristische Stimme. Ich glaube auch, dass sie eine sehr gute Live-Künstlerin wäre, das glaube ich auch. Manchmal gibt es ja so Bands oder Acts, wo man so sagt, oh, wie geil und super Clip und so weiter, wo man dann aber weiß, das würde niemals auf der ESC-Bühne irgendwie funktionieren. Das wäre halt natürlich auch wieder so eine Geschichte, sie war womöglich am Klavier auf der großen Bühne, vielleicht zwei Backings oder so und wirklich dann sonst ganz reduziert. Und ich glaube, das ist so ihr Ding, weil die Texte eben halt sehr stark im Vordergrund stehen. Ich könnte mir das aber tatsächlich auch so ähnlich wie bei Clouseau vorstellen, irgendwie, dass das eher nicht mehr so unbedingt dann im Zielfeld ist, aber unbedingt aber in die 200er-Liste irgendwie reingeben, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Geht mir auch so. Wen hättest du denn gerade? Ja, dann würde ich noch mal jemanden nachlegen, wo man vielleicht auch sagen könnte irgendwie, naja, das wird er sicherlich auch nicht machen, nämlich Adel Tawil, den man ja auch gut kennt, 40 Jahre, Musiker, Komponist, Produzent, hat auch, wie man immer so schön sagt, Migrationshintergrund, sein Vater ist Ägypter, die Mutter Tunesierin. Einem breiteren Publikum wurde er spätestens bekannt unter dem Projekt Ich und Ich, das er zusammen mit der Musikerin Annette Humpe gemacht hat. Sein aktuelles Album heißt So schön anders, das 2017 erschien und der aktuelle Hit, so den man so kennt, ist ja Ist da jemand, wird eigentlich ja auch im Radio rauf und runter gespielt. Ich würde mal sagen, ich nenne das jetzt mal so der Form halber, weil Adel Tawil, ich kriege das gar nicht mehr so ganz so zusammen, 2014 war er ja so ein bisschen Pate für diejenigen, die das Clubkonzert, also nämlich Ella Isa, irgendwie halt gewonnen haben. Da hat er sich so ein bisschen im Hintergrund für den ESC-Vorentscheid irgendwie so ein bisschen engagiert. Und wo man dann eigentlich sagen könnte, Mensch, der hat eigentlich so viel Power und Erfahrung und so weiter, der könnte doch auch mal an vorderster Front für Deutschland auch mal antreten. Und das würde ich eigentlich sofort unterschreiben. Also das wäre wirklich auch mal, da wäre, glaube ich, sehr viel drin, weil er auch, glaube ich, ein gutes Händchen irgendwie für hitverdächtige Musik irgendwie auch hat. Und er experimentiert ja auch viel so wie soll man das sagen? Also er bezieht eben halt auch viel aus den sozialen Medien, irgendwie von seinen Fans irgendwelche Einflüsse ein. Das hat er ja mit diesem wie heißt dieser Song, wo er da so die einzelnen Musiktitel dann irgendwie halt dann auch so bespricht. Und das hat er sich ja auch mal irgendwie aus dem Internet irgendwie halt da so was ist eure Musik und so weiter. Und das hat er dann eben halt in diesem Titel irgendwie halt dann auch mit einflechten lassen. Und ich glaube, das ist auch jemand, der auch viel experimentiert. Also er hat ja auch viele unterschiedliche Projekte auch gemacht. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass der dann vielleicht auch noch mal was anderes entwickeln könnte für den ESC, was vielleicht so aus Deutschland nicht so gekommen ist. Weil all das, was ja so in der Vergangenheit gelaufen ist beim ESC, sollte man ja immer ganz schnell vergessen und wirklich was ganz Neues machen. Weil im nächsten Jahr kopieren das sowieso mindestens 3-4 andere Länder. Ja, also ich sag mal so, Alexander Rybak mit der Geige, und nächstes Jahr sind erstmal 4 Länder auch, wo einer eine Geige fiedelt. Und das sind so Sachen, wo man dann sagt, alles vergessen und nochmal ganz neu. Und ich glaube, da wäre er, glaube ich, jemand, der das, glaube ich, ganz gut könnte. Aber auch hier, glaube ich, vielleicht Problem Terminkalender, ne? Ich glaube also, eher der Stolz. Ich glaube, der Stolz ist es, der ihn so ein bisschen, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, er hat schon einen gewissen Standard, den er verfolgen will. Und ich glaube, das ist so etwas, was total ablehnt. Also sich da in einem Wettbewerb zu präsentieren, ist für ihn, glaube ich, etwas, ich glaube, er weiß, wie erfolgreich er ist. Ich glaube, er steht halt auch im Vordergrund in der Musikszene mit anderen Künstlern zusammen in der deutschen Musikszene. Und ich glaube, da würdest du sagen, nee, ich bin ja nicht bekloppt und nehme beim Eurovision Song Contest teil für Deutschland. Er würde es, glaube ich, nur tun, wenn er direkt nominiert wäre oder so. Also ich glaube nicht, dass er sich in einem Vorentscheid da in einem Wettbewerb stellen möchte. Ich glaube, das wird er nicht tun. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Er muss sich ja in den Charts auch einem Wettbewerb immer wieder stellen. Ja, da hast du recht. Ne? Und das, da hast du recht. Ja, aber das mag sein. Also da kenne ich jetzt sein Innenleben nicht so, wie er ich da. Ich auch nicht, aber das interpretiere ich jetzt mal so. Ja, aber er ist ja auch immer gerne dabei, wenn es irgendwie wieder heißt, Countdown auf der Reeperbahn. Da stellt er dann auch gerne seinen neuen Hit irgendwie immer gerne vor, wo man dann so sagt, und warum fährst du nicht auch mal hin? und machst für uns mal die Punkte klar. Also das könnte man ja, das kann man ja sehr vielen Künstlern irgendwie sagen. Ja, ne? Sarah die, Connor und was ich ja, weiß. Alles, also gut, Sarah Connor würde ja dann auch nicht so lange wach bleiben. Ne? Die schläft ja dann immer ein, wenn die Punkte dann ja, kommen. Also, stimmt, hat sie erzählt. Ja, hat sie echt erzählt, das stimmt. Also das ist halt so, ja, gut, das kann man natürlich sagen, wenn die Mikros aus sind, aber dass man sowas dann auch noch live irgendwie, das finde ich schon sehr, sehr sportlich. Aber ja, das sind halt diese Leute. Ich kann auch die Angst letztendlich auch ein bisschen, ein Stück weit kann ich das auch verstehen, weil man legt sich natürlich dann auch in die Macher dieser ganzen Geschichte dann auch in die Hände und kann es mitunter nicht unbedingt auch beeinflussen. Aber bei Michael Schulte hat man ja gesehen, der hat sich da wohl tatsächlich sehr stark auch einbringen können und hat da wirklich auch zusammen mit dem NDR da wirklich ein tolles Konzept irgendwie gemacht. Und warum sollte das ein Adel Tawil nicht dann können? Also, aber der Form halber wollte ich es einfach mal nennen. Das ist ja, natürlich also, dann. Also du hast schon recht, er ist ein Künstler, der eigentlich für sowas prädestiniert wäre. Aber ich glaube, wenn man so erfolgreich ist, möchte man dann noch diesen Erfolg oder diesen Nicht-Erfolg erleben. Vor allem dieser Nicht-Erfolg ist, glaube ich, das, was einen Künstler sehr, sehr abschreckt, wenn man da nicht erfolgreich ist. Das ist lustigerweise nur in Deutschland so, also nicht in Deutschland so, aber es ist in Deutschland so, wenn du beim ESC schlecht abschneidest, bist du eigentlich bei den Plattenfirmen und Co. raus. Das ist in anderen Ländern lustigerweise nicht so. Also wir hatten ja Anna Bergendahl zum Beispiel, die in Schweden ja auch beim ersten Halbfinale rausgeflogen ist. Mhm. Und die ist trotzdem noch in Schweden sehr, sehr erfolgreich. Also es ist in Schweden, da ist das kein Problem, wenn du da mal keinen guten Platz machst. Du bist trotzdem weiterhin erfolgreich, weil die das halt auch nicht so ernst nehmen, wie man es vielleicht. Sie nehmen es schon ernst, aber nicht so ernst, wie wir es vielleicht in der Bevölkerung tun. Ja, die sind dann halt trotzdem da angesagt und Stars. Ne? Genau. Das ist halt, genau. Ja, mir fällt immer so ein, in Spanien ist es, glaube ich, auch so, wo sie sich dann immer so ein bisschen zerfleischen, dass es mal wieder nicht geklappt hat und so. Und dann tritt natürlich dann auch kaum noch gerne ein Künstler für Spanien irgendwie halt an. Und dann haben wir da eben halt dann auch so, ja, so Leute, die entweder direkt vor ihrer Karriere stehen oder am Ende der Karriere und leider nichts dazwischen. Das ist halt, ja, das ist so bei einigen Ländern, aber bei denen Ländern, die eben halt so, ja, wo der ESC so wichtig ist wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, ist das halt, ja, ich glaube daran liegt es auch, weil man möchte nicht so gerne zerfleischt werden, weil man hier in Deutschland immer meint, wir müssten eigentlich jedes Jahr gewinnen. Und das ist natürlich, das ist auch bei selbst im Finale, wo wir ja immer gesetzt sind, selbst bei 26 Teilnehmern, das Feld ist so weit und gerade in diesem Jahr war ja die Auswahl sehr, sehr vielfältig und fast gar nicht ausmachbar, wer dann wirklich nachher gewinnt. Mhm. Und also ich finde sogar, selbst wenn du im Finale Letzter bist, hast du es trotzdem auch geschafft. Also das ist halt natürlich, gut, es kommt immer drauf an, wenn du dich dann noch qualifizieren musst, ist dann natürlich ein 15. Platz immer noch eine andere Nummer, als wenn du gesetzt bist und im Mittelfeld stehst. Aber man kann auch nicht immer gewinnen. Also das ist halt, das hat auch manchmal nicht unbedingt was mit dem Künstler zu tun, sondern das hat auch mit irgendwelchen widrigen Einflüssen irgendwie zu tun. Oder so wie in Großbritannien, auf einmal kommt so ein Arschloch über die Bühne und meint, er muss da jetzt seine politischen Meinungen irgendwie von sich geben. Ja. Und das muss man, also vielleicht muss man dann selber auch so, wir als Deutsche müssen dann auch mal sagen, so mal runter, irgendwie der hat für uns oder die hat für uns den Kopf hingehalten. Und wir fanden das ja eigentlich auch alle gar nicht so schlecht. Und das war halt irgendwie auch so ein bisschen, das war dann Pech, dass es dann so gekommen ist. Zum Beispiel auch die Texas Lightning damals, die ja da auch irgendwie, glaube, so 17. oder so wurden. Das lag mit Sicherheit nicht am Song. Das waren dann andere Einflüsse und damals war ja George W. Bush irgendwie US-Präsident, da waren die USA irgendwie auch nicht so angesagt. Dann hat man vielleicht gesagt, oh, hör mir auf mit dieser Country, mit diesem Country-Mist irgendwie, wir wollen das nicht mehr hören und so. Und schon, und dann sind wir vielleicht auch die doofen Deutschen, keine Ahnung, und dann ist das eben halt so. Klar. Aber ne, deswegen ist es halt, ist halt dann irgendwie, Ja. Ich glaube, der Song war einfach am falschen Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, der hätte, wenn er später in anderen Jahren später, glaube ich, wäre der besser abgeschnitten. Weil sich ja da der ESC auch so ein bisschen, fand ich, auch so gewandelt hat, ne? Mhm. Also, dass es da mehr um Musikqualität dann auf einmal ging und, ja. Das ist, glaube ich, der Song von Texas Lightning war einfach in einem falschen Jahr. Die hätten irgendwie 5 Jahre später oder 6 Jahre später antreten müssen. Und ich glaube, dann werden wir besser abgeschnitten. Mhm. Ja, weil in den 2000er Jahren war ja immer noch gerne so, im Grunde jeder Auftritt war mit Tänzern und Feuerwerk und so weiter. Und heute würde man eher sagen, es sollte mal ein bisschen mehr wieder auf der Bühne passieren, was ja dieses Jahr so ein bisschen mehr wieder war, weil es keine LEDs gab. Aber in den 2000er Jahren, da war es ja mehr so Feuerwerk und die sind da eben halt fast nur irgendwie starr stehen geblieben und haben dann ihre Musik da getrillert. War aber so insgesamt, auch von den Kostümen, von der Musik her, war das einfach ein eigenständiges Paket, was da in Deutschland angetreten wurde. Also das liegt halt auch an diesen Dingen. Aber ja, jedenfalls, ich würde mich freuen, wenn er da zumindest in dieser Line-Up irgendwie auftauchen würde. Auf jeden Fall. Eine einzige Sache habe ich auch noch, und zwar Jammeram. Kennt bestimmt niemand von euch. Es ist eine Reggae- und Dub-Band aus München, besteht seit 2000, treten auf ganz vielen Festivals auf, sind insgesamt 7 Leute, das könnte ein kleines Hindernis sein, sind sozial aktiv, unter anderem in Afrika, haben ein Album über Crowdfunding funktioniert, haben bisher 10 Alben veröffentlicht. Das Bandmitglied Max Alberti ist Schlagzeuger dort und ist auch als Schauspieler bekannt, unter anderem in Verbotene Liebe, Die Abschlussklasse, Sturm der Liebe und Bettys Diagnose beim ZDF. Es ist eine sehr, sehr spannende Liveband, die auf vielen Festivals unterwegs ist und ich habe sie auch schon live gesehen. Ich kenne sie durch den Sender, wo ich arbeite und ich hätte nie gedacht, dass eine Band, die halt so gut drauf ist, so coole Mucke machen kann. Also es ist echt eine sehr, sehr spannende Band. Ich glaube zwar nicht, dass sie sich dieses Leben beim ESC irgendwie vorstellen könnten, aber es wäre mal was komplett anderes. Also live, das ist eine Liveband, die halt live kann. Also sie kann mega gut live performen. Das sind halt pure Live-Musiker, die halt deutschlandweit vor allem auf Festivals und Festivalgänger bekannt ist. Und ich weiß nicht, was hältst denn du denn von den Jungs, die da etwas, wirklich Reggae machen und mal was komplett anderes machen als das, was wir bisher jetzt in unseren Auswahl hatten? Ja, Reggae ist jetzt erstmal nicht unbedingt so meine Musik. Das zum einen, finde ich aber nicht so, aber ich glaube tatsächlich das, was du sagst, das ist eine Liveband. Und ich glaube, das könnte ich mir eben beim ESC nicht vorstellen, weil die würden dann ja nur sozusagen den Gesang einsingen und nur so tun, als wenn sie dann spielen würden. Da könnte es sein, dass dann so ein bisschen auch der Spirit dieser Band so dadurch verloren geht. Das könnte eher so ein Minuspunkt für diese Band sein. Das ist ja, die verbreiten ja sehr viel gute Laune. Das irgendwie finde ich auch mal ganz schön. So, das würde ich halt auch so sehen. Aber ich sehe so ein bisschen, wir hatten ja mal im Vorentscheid 2013 diese La Brass Banda irgendwie. Genau. Die hätte ich auch gut gefunden. Das ist aber auch eher, weil die davon leben, wirklich alles live zu machen. Also zu singen und auch die Musik, die Instrumente einzuspielen. Und es gibt ja leider keine Chance, Live-Musik auf der ESC-Bühne irgendwie halt zu spielen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen. Und dann könnte das ganz schnell auch wieder in den hinteren Plätzen irgendwie halt landen. Das, oder man findet irgendwie eine Möglichkeit, das so darzustellen, dass, als wenn das jetzt eben gerade irgendwie halt entstehen würde. Aber ich glaube eher nicht. Nee, ich glaube es auch nicht. Ich habe sie halt nur mal reingepackt, weil sie halt wirklich was komplett anderes sind und dass sowas überhaupt nicht vorstellbar wäre. Außerdem sind sie 7. Ich glaube nicht, dass sie jemanden davon dann rausschmeißen würden. Ja, dann müssen sie es so machen wie bei den Georgiern, ne? Da waren es, glaube ich, auch 7 oder 8. Dann mussten auch irgendwie 2 zu Hause bleiben oder so, ne? Das gibt es dann schon manchmal. Dann müssen die halt dann irgendwie Streichhölzer ziehen oder so, ne? Das war ja bei Söhne Mannheims ja auch so. Dann waren es ja auch zu viele. Ja, ist ja halt so, ne? Also, alle sehr, sehr interessante Künstler, die wir da vorgestellt haben. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Hast du noch? Einen. Okay. Oder eine habe ich noch. Deswegen, die habe ich so ein bisschen aufgehoben. Ich war da jetzt irgendwie ein bisschen zwiegespalten, nämlich Namika. Ist 25 Jahre alt, Sängerin und Rapperin. Sie heißt eigentlich Hanan Hamdi. Und sie wuchs in Frankfurt auf, hat marokkanische Wurzeln und wurde besonders bekannt durch den Song Lieblingsmensch. Genau. Da muss ich leider sagen, muss ich leider mittlerweile jedes Mal ins Radio schlagen. Der Song ist nicht schlecht, aber er wurde jetzt so oft irgendwie halt gespielt. Ja, du hast recht. Dass es eigentlich eher schon für Namika zum Nachteil irgendwie halt gereichte. Also wo man dann so denkt, lieber Radiomacher, lieber ein paar Mal weniger diesen Song und dann mal ein paar andere Künstler da lieber mal reingestreut irgendwie. Der Song ist nicht schlecht, aber ich muss ihn nicht jeden Tag 85 Mal irgendwie halt auch hören. Ja. Ist jetzt nicht gerade eine Bewerbung für einen Künstler, aber ich komme da jetzt noch gleich drauf. Und sie war auch mal beim Bundesvision Song Contest, nämlich 2015. Mhm. Und da belegte sie den 7. Platz. Okay. Und sie war sogar auch schon in der Jury, in der deutschen Jury beim Eurovision Song Contest, nämlich 2016. Und jetzt hat sie ein aktuelles Album, was Ke Valu heißt. Und da gibt es im Moment eine aktuelle Single, die heißt Je ne parle pas français. Das ist so, ja, so, es gibt da so eine Version, wo sie da mit einem französischen Rapper irgendwie halt zusammen singt. Es gibt aber auch eine Radioversion, wo sie dann alleine singt. Und finde ich sehr schön. Also jetzt komme ich da mal so darauf zurück, auch wenn man sich dann so das Album oder so anhört, sie hat eine sehr angenehme Stimme und durch das neue Album ist sie jetzt auch im Moment wieder mehr im öffentlichen Fokus und ich glaube, wenn man nicht wieder so einen Hit irgendwie von ihr so rauf und runter spielt, sondern da irgendwie halt das auch ein bisschen gemäßigter macht, die könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich glaube, das ist eine gute Live-Künstlerin. Vielleicht kann sie da sogar auch ein bisschen auch so Rap-Elemente dann halt in so einen Song irgendwie reinbringen. Die würde ich halt auch gerne in dieser Line-Up irgendwie halt sehen. Und es zeigt sich halt auch sehr viel. Wir haben nicht nur so viele gute, ich sag mal jetzt Bio-Deutsche, sondern wirklich auch Leute mit Hintergrund aus anderen Ländern und so weiter. Und gerade diese Einflüsse sind ja in der Musik auch nicht gerade schlecht. Also da ist Namika sicherlich auch eine, die da wirklich auch sehr guten Einfluss irgendwie halt bringen würde. Und ich würde sie sehr, sehr gerne da irgendwie halt auch so sehen. Wie siehst du das? Ja, ich finde sie sehr, sehr spannend. Vor allem der Song ist spannend, weil es auch so ein bisschen um Völkerverständigung geht, um ich spreche deine Sprache nicht, aber ich verstehe dich trotzdem in ihrer aktuellen Single. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass sie da in einer Liste stehen könnte. Ich weiß aber nur nicht, ob sie daran teilnehmen würde, weil sie gerade halt auch so auf einer Laufbahn ist, wo es wieder steil nach oben geht. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ist ein Künstler so in einer Phase des Erfolgs, nimmt er da daran teil oder nicht? Das ist halt immer so eine Sache. Das weiß man halt nicht. Also sowas wie Sarah Connor würde, glaube ich, also wenn man das, ich will es nicht vergleichen, aber Sarah Connor macht ja auch jetzt Musik auf Deutsch. Ich glaube, sie würde niemals nicht mal auf die Idee kommen, daran teilzunehmen. Ja, das glaube ich auch. Aber Namika ist, glaube ich, jemand, wo das noch irgendwie an der Grenze des Erfolges ist, wo man sagen kann, ja, da kann man auch daran teilnehmen, wenn man sich nicht den Ruf irgendwie so schlecht macht, wenn man halt nicht gut abschneiden würde. Also das wäre, glaube ich, noch etwas, wo ich glaube, dass sie da noch so eine Schwelle hat, wo man das machen kann. Naja, also es würde dann auch bei ihr im Moment so ein bisschen auch in diese Promo-Schiene irgendwie halt reinpassen. Sie hat gerade dann das Album draußen und da passt das irgendwie halt auch nochmal so mit rein. Ist ja dann fürs Album auch irgendwie immer nicht schlecht, wenn du dann als Vertreter von Deutschland da auch was Aktuelles irgendwie halt vorweisen kannst. Manchmal ist ja so, da gewinnen irgendwelche Leute und werden dann Vertreter für Deutschland und dann müssen sie erstmal in den 2 Monaten erstmal nochmal Siedend heißt da irgendwie ein neues Album irgendwie auflegen, damit sie dann im Mai nochmal irgendwie was anderes irgendwie auch vorstellen können. Das ist halt aber Ja, ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen. Klar, man kennt jetzt die Terminkalender der einzelnen Künstler dann jetzt auch nicht. Es ist halt, wie gesagt, man muss sich dann diese Zeit zwischen, sagen wir mal, Februar bis Mitte, Ende Mai, muss man sich dann halt blocken, weil dann ist wirklich nur ESC irgendwie halt angesagt. Und das passt nicht unbedingt immer in jeden Terminkalender eines jeden Künstlers. Also das ist ja immer so diese Schreie nach Helene Fischer. Aber Helene Fischer wird mit Sicherheit die nächsten 3 Jahre im Voraus ausgeplant sein. Und, obwohl es jetzt bei ihren Tourneen wohl nicht ganz so gut aussieht. Also dann teilweise auch Stadien hat teilweise halb leer. Also du meinst, weil nächstes Jahr könnte das mal irgendwie was werden mit Helene Fischer. Nein, ich möchte das auch gar nicht. Aber ich glaube, dass ihre Promo oder ihre Touren, ich glaube, das ist einfach too much, was sie da macht. Mhm. Die Leute werden übersättigt. Und das ist halt gerade so etwas, wo ich mich frage, ich glaube, es ist einfach ein Zenit, den sie jetzt überschritten hat mit ihrer Tourneen. Ich glaube, es ist auch einfach zu viel. Ich glaube, man hat sich auch irgendwann satt gesehen. Ja. Ja, und die deswegen, richtigen Hardcore-Fans, die werden ja die Hardcore-Fans in die Konzerte gehen, ne? Das ist dann ja schon, da hast du recht. Aber es gab auch wohl einige Konzerte, die nicht komplett ausverkauft waren, teilweise auch Ränge leer waren. Deswegen ist das, glaube ich, auch ist sie auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast gerade. Ja, deswegen und sie wird halt auch, glaube ich, niemals zum ESC fahren. Also alle liebe ESC-Fans, die unbedingt Helene Fischer wollen, ich halte das sowas von. Ich würde sogar wetten, dafür abschließen, dass sie nicht, und ich glaube niemals, nicht niemals, würde ich nicht sagen, aber dass sie sich den Schritt wagt, zum ESC zu fahren, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, es muss natürlich auch ein guter Song sein. Also der darf nicht zu schlagerig irgendwie daherkommen, weil sonst haben wir so ein bisschen das Problem wie die Portugiesen, die immer mit Fado kommen, wo sonst außerhalb von Portugal auch niemand was mit anfangen kann. Und ich glaube, vom Entertainment-Bereich oder so wäre das natürlich schon mal irgendwie was, wo sagt, da gehen die Deutschen mal nach vorne. Also ich bin auch kein glühender Helene Fischer-Fan, aber mir würde schon mal gefallen, wenn wir Deutschen auch mal was auf die Bühne bringen, wo mal 3 Minuten mal richtig irgendwie die Hütte brennt. Die also, Post abgeht, ja, das so stimmt. Im Sinne von hier den jodelnden Rumänen oder so, irgendwie vor 2 Jahren irgendwie, so irgendwie, wo richtig Stimmung ist und so weiter, wo es mal was Außergewöhnliches ist, ne? Wo man dann sagte, wie kommt das, dass eine Rumänin irgendwie halt jodelt oder so, das müsste doch eigentlich aus Deutschland kommen und irgendwie sowas in der Richtung irgendwie halt, wo man jetzt gar nicht mit rechnet, also diese ruhigen Sachen, das können wir Deutsche irgendwie, glaube ich, wir sind ja, glaube ich, nicht unbedingt immer so ein fröhliches Volk, aber so mal irgendwie was auch ein bisschen nach vorne geht. Was ein bisschen Wumms hat, ja. Ja, und sie hat ja eben halt den Schlager auch, was das angeht, sehr, sehr stark revolutioniert und davon könnte man natürlich auch profitieren, aber ich glaube, das ist eher auch so der volle Terminkalender, ne? Das ist halt so, das ist so wie, wenn raus ist, in welchem Land findet das statt, da erstmal eine Halle zu finden, die dann irgendwie 6, 7, 8 Wochen irgendwie halt frei ist, um dort alles irgendwie an Deko und so weiter reinzubauen. So ähnlich ist das dann so mit manchen Künstlern, deren Terminkalender dann diese Pläne irgendwie durchkreuzen, ne? Und das Problem, was du auch hast, ist, funktioniert das, was sie auf Deutsch macht, dann halt auch beim ESC? Oder wenn du einen Schlagersong brauchst, dann musst du schon teilweise wirklich den Schwedenschlager machen. Also musst du einen auf Schlegenschlager machen, weil das halt ja auch nochmal nach vorne geht, dieser schwedische Schlager, der auch so ein bisschen nach vorne geht. Und deswegen, glaube ich, muss man da irgendwie einen vernünftigen Titel finden. Und das ist nicht ganz so einfach. Und ich glaube, diese Schlagersongschreiber, da gibt es ja einige, Christina Bach zum Beispiel, die hat ja die ganzen Songs geschrieben für sie. Atemlos und so. Und die ja auch selber Schlagersängerin ist, Christina Bach. Und das ist halt so ein Problem, versucht das mal auf die internationale Bühne zu kriegen, das so gut hinzukriegen, dass das auch authentisch ist. Weil Schlager hat immer so ein bisschen auch so ein, also nicht ihren Schlager jetzt, aber generell so Schlager hat immer so ein bisschen so den, ja, schöne, tolle Weltcharakter und ich weiß halt nicht, ob das halt auch auf einer ESC-Bühne funktioniert. Ich meine jetzt in diesem Meinst du schon? Doch, ja? Doch. Ja? Ich glaube, ja, das ist ja schon so eine ganz eigene Bubble irgendwie. Da möchte man ja, also so wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr mit den Italienern, die dann so auf Terror und so weiter und Krieg und ja, das will man doch eigentlich nicht beim ESC irgendwie hören. Ich will doch irgendwie dann auch so, ja, gute Laune und mal 3 Stunden mal irgendwie das Böse da draußen irgendwie vergessen und so. Das glaube ich schon. Also das ist also man muss schon irgendwie, glaube ich, was Eigenständiges irgendwie halt auch auf die Bühne bringen. Ich glaube, sich so dem Mainstream, was könnte, also wenn man sich jetzt mal so die letzten Siege der letzten 2, 3 Jahre irgendwie so anhört, dann sind das ja schon irgendwie auch so Sachen, die nicht so ganz gängig sind halt, also insbesondere ja, auch die Ukraine und Portugal. Also die Leute wollen, glaube ich, auch was Außergewöhnliches. Ich glaube, so dieses Ding, so wo man so im wahrsten Sinne des Wortes so ein Lied für den ESC vorprogrammiert, dass das auch wirklich vielen Leuten gefällt, das haben die Leute den ganzen Tag schon selber im Radio irgendwie. Und wenn sie da mal irgendwie also es muss ja eben halt nicht Feuerwerk und so weiter sein. Es hat mit Salvador Sobral eher so am Mikrofon so ein bisschen so abgespaced irgendwie und das hat halt funktioniert. Also es war nicht mein Song, aber es hat halt die meisten Leute wirklich auch berührt und auch die Geschichte von Jamala mit der Geschichte ihrer Familie und so, das hat schon irgendwie dann die Leute berührt, wo ich auch nie gedacht hätte, dass das so ist, und deswegen tun sich, glaube ich, auch die Schweden gerade so ein bisschen schwerer mit diesen ganzen Dingen, ja. Denn der Benjamin Ingrosso ist ja halt beim Publikum dieses Jahr total durchgefallen. Also, und zwar extrem schlecht. Ja, extrem. Ja. Und zu Recht leider, muss ich leider sagen. Ja, weil das halt, also das hätte vor 5, 6 Jahren, hätte man, ja, das wäre ein Durchgänger gewesen, ja, hätte der den ESC auch mitgewonnen. Aber die Schweden machen es jetzt auch gerade immer wieder und immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und wenn wir mal mit Schlager kommen, ist das vielleicht mal, ja, ich will nicht sagen was anderes, weil wir haben ja früher immer Schlager geschickt, ne? Aber ja, Michelle. So, und den Schlager musst du natürlich auch immer so ein bisschen moderner irgendwie halt. Wir haben ja im Vorfeld auch über Vanessa May, Vanessa May heißt sie ja irgendwie. Ja, Vanessa May. Ja. Und die macht halt auch Schlager, aber mit sehr viel Bühnenshow. Und das ist halt natürlich auch irgendwie so ein Bereich, wo man dann sagt, ja, das ist noch mal eine Komponente mehr und nicht nur reiner. Klar, wenn du heute einen Schlagersänger irgendwie hinstellst, auch nur so am Mikro, und der würde dann so Roland Kaiser-mäßig da irgendwie halt was performen, ich glaube, dann können wir auch gleich nach Hause gehen. Da bin ich auch ganz sicher, weil da muss schon ein bisschen mehr noch auf der Bühne passieren. Ja, definitiv. Aber ich glaube, man muss schon heute ein bisschen was Außergewöhnliches auch dann auch suchen. Also das ist halt so. Ja, aber da haben wir ja eine schöne Line-Up irgendwie auch. Also ja, ich wir haben in den Shownotes nochmal eine Spotify-Playlist angelegt, auch mit den Künstlern, die wir jetzt gerade besprochen haben, und noch ein paar andere. Da die wir nicht besprochen haben, die aus der Liste rausgefallen sind. Genau. Und die habe ich da einfach mal mit reingenommen. Immer so einen Song von jemandem. Ich habe da hauptsächlich geguckt, was da am aktuellsten von dem entsprechenden Künstler war, und dann könnt ihr euch da ja nochmal auch ein bisschen reinhören und vielleicht schreibt ihr uns ja sonst auch unter die Shownotes mal einen Kommentar, wenn ihr sagt, oh nein, das geht ja gar nicht, was ihr da vorgeschlagen habt, der und den habt ihr ja völlig vergessen, dann macht das irgendwie gerne, das ist halt so. Aber das ist halt auch die Geschichte, wo ich immer so denke, ja, auf den Inhalt kommt es auch an. Also es gibt ja manchmal so Vorentscheide, die sind jetzt so vom Ablauf jetzt auch nicht besonders spannend, aber sie haben halt gute Musik irgendwie halt gehabt. Und ich glaube, da könnte man jetzt in Deutschland auch nochmal tatsächlich ein bisschen nachlegen und hoffentlich schafft man es auch den einen oder anderen, den wir da jetzt heute vorgeschlagen haben, der auch so schon ein bisschen gesetteter ist, vielleicht doch auch dazu zu bewegen, sich vielleicht da auch in so einem Vorentscheid auch zu engagieren. Wir würden das auf jeden Fall unterstützen. Das auf jeden definitiv, Fall. Definitiv, ja, definitiv. Wir werden da mal gucken, wie es dann irgendwie halt so weitergeht. Wir sind schon bei 1:30, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende der Sendung. Wir haben ja noch so ein paar Dinge. Wir werden mal so eine Rubrik einführen, was sonst noch wichtig war. Da werden Dennis und ich immer mal so Sachen einwerfen, unabhängig von uns beiden immer halt, die wir da gelesen haben. Und magst du anfangen? Ja, die Schweizer wollen keine Vorentscheidsendung mehr machen, sondern sich ein bisschen an unserem Vorentscheid-Konzept bedienen und ein 100-köpfiges Panel zusammenstellen und dann den Künstler oder die Künstlerin suchen, die dann für die Schweiz intern dann ausgewählt wird. Ja, okay, das Problem ist ja, das Schweizer Fernsehen hat ja so ein bisschen durch die Wahl, ob jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz abgeschafft werden soll oder nicht, so ein bisschen Druck gehabt, was die Finanzen auch von denen angeht. Und deswegen wird halt auch gesagt, wir müssen halt sparen beim SRF. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir das sinnvoll weitermachen mit dem Vorentscheid. Und deswegen hat man sich halt entschieden, gut, dann nehmen wir das Konzept aus Deutschland und machen dazu keine Sendung, sondern wählen intern aus. Sie waren ja in den letzten Jahren nicht so ganz wirklich erfolgreich, was ein bisschen schade war, vor allem bei der letzten Band. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz gut, jetzt mal zu versuchen, jemanden intern auszuwählen. Das muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Wie in Österreich zum Beispiel. Das ist ja, läuft ja sehr, sehr gut. Von daher ist es da kein Garant zu sagen, man wählt intern aus, es wäre schlecht, sondern es ist halt, glaube ich mal, für die Schweiz mal, glaube ich mal, so ein Ding, wo man mal neu anfangen könnte. Ich glaube, die brauchen das auch, weil die brauchen endlich mal wieder so einen Song oder einen Künstler, der endlich mal wieder ins Finale kommt und was Vernünftiges dort antritt bzw. vorstellt. Das ist halt die Frage. Wie siehst du denn das? Also ob die Schweizer damit endlich jetzt mal ihr Trauerspiel beenden können jetzt in den letzten Jahren, oder ist das auch eher etwas, was nicht unbedingt funktionieren kann oder muss? Ja, die Schweizer müssen was tun, ne? Also die sind ja. Halt die letzten 3-4 Jahre sind es, ich glaube, der letzte, der reinkam, war 2014, der Seebalter. Genau. Fand ich jetzt auch nicht besonders prall, das Lied irgendwie, aber das waren halt, also gut, dieses Jahr diese beiden Geschwister irgendwie, die Zips, die fand ich noch ganz okay, die haben dann noch so am Ende, so in der Endperformance sozusagen, da auch noch mal so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes die Bude angezündet. Sie hatte dann ja auch so Feuerwerkskörper selber in der Hand und so weiter irgendwie und turnte da auch auf seinem Schlagzeug rum. Das hat alles leider nichts geholfen, aber auch das, was die Schweiz da in ihrem Vorentscheid in den letzten Jahren gemacht hat, die große Entscheidungsshow war ja ganz oft. Ja, war ja nun ganz oft. Die kleine Entscheidungsshow, halt, ne? Ja, es war einfach so vom musikalischen her eigentlich auch nicht existent. Und ja klar, also ich denke auch vor diesem politischen Hintergrund, dass sie jetzt wahrscheinlich an jeder Sendung irgendwie so ein bisschen sparen müssen in der Schweiz, weil sie im Moment wahrscheinlich wirklich nicht darstellen können irgendwie, warum man da jetzt noch viel Geld für ausgeben sollte. Wobei, so viel Geld ist es ja oft gar nicht. Aber auch der Schweizer Sender ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein großer Sender. Und das ist halt, also ich glaube, die Schweizer geben ja sehr, sehr viel Geld, glaube ich, an Gebühren irgendwie aus. Das liegt ja irgendwie daran, weil sie ja die ganzen Sprachen auch abdecken müssen und so weiter. Deswegen sind da die Fernsehgebühren, ich glaube, doppelt so teuer wie in Deutschland, glaube ich. Also es ist richtig doll. Und da wollten ja so, ich sag mal jetzt, rechtskonservative Kräfte wollten ja diesen öffentlichen Rundfunk in der Schweiz komplett irgendwie abschaffen. Genau. Da waren die Schweizer Gott sei Dank so schlau, das nicht zu tun, weil die haben natürlich dann immer auch vor, gerade auch so kritische Nachrichten irgendwie dadurch zu unterbinden. Und ja, wie du schon sagst, also intern ist noch nie schlecht gewesen. Es kommt immer drauf an, wer dann da im Sender sitzt und da auch so ein bisschen wie so ein Trendscout irgendwie halt auch weiß, was demnächst irgendwie der heiße Scheiß wird. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend. Vielleicht greift man ja auch auf Künstler zurück, die vielleicht sich einigermaßen gut platziert haben in den letzten Vorentscheiden. Das ist ja manchmal auch so ein Hebel, den man da macht. Oder man geht halt wirklich mal in die Schweizer Musikszene. Da gibt es mit Sicherheit auch noch bessere Sachen. Ne? Also das ist halt einen einzigen. Ja, also manche Sachen, die sie da geschickt haben, die waren halt wirklich dann so eben mal so mit GarageBand irgendwie halt dann so zusammengeklöppelt und dann hat man das zum ESC geschickt und hat natürlich dann auch den entsprechenden Erfolg gehabt. Ja, also wen ich da wirklich empfehlen kann, ist Faber. Das ist ein Singer-Songwriter aus Zürich, der wirklich tolle, tolle deutsche Musik macht und wirklich auch anhörbar, was macht richtig Spaß. Er ist sicherlich für so eine Vorentscheidung, wäre sicherlich für so einen internen Auswahl sehr, sehr interessant, weil er einfach auch ein Typ ist. Und ich habe ihn, der tut auch so ein bisschen durch Deutschland, der ist auch so auf vielen Festen so unterwegs, also, und den halte ich für durchaus nutzbar als Künstler für den ESC. Also können wir ja vielleicht auch mal mit verlinken. Da habe ich auch einen Song, der echt gut gemacht ist. Also ja, den haben wir da auch in der Playlist. Ah, den okay. Kann man da. Als ich den gehört habe, da habe ich nur so fast gedacht, der ist fast zu anspruchsvoll für den ESC. Ja. Also, meinst du? Ja, also das ist schon, der hat auch eine sehr eigene Stimme. Aber es ist, ich glaube, das lebt vom Text, und wer nicht Deutsch versteht, da könnte man vielleicht eher so dann denken, ja, was soll das jetzt? Also, super Sachen macht er. Also, ja, das stimmt, der macht richtig super Sachen. Ja, also von daher, es gibt da gute Sachen in der Schweiz. Also da muss man halt nur ein bisschen gucken. Ne? Er ist auch ziemlich unbekannt. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Hat mir ein Kollege hat mir den Tipp gegeben, guck doch mal hier, gibt's Faber als Singer-Songwriter, und das ist mega gut. Mhm. Und das scheint auch, soll auch live richtig gut sein, ja. Mhm. Also von daher, liebe Schweiz, es gibt durchaus gute Künstler bei euch, und Faber wäre eine Möglichkeit. Ja, unbedingt. Unbedingt. Das ist irgendwie, ja. Ja. Was haben wir noch so? Der Junior Eurovision Song Contest steht vor der Tür. Die Kinderversion am 25. November findet der statt. Wird aber nicht im Fernsehen übertragen, weil auch Deutschland nicht dran teilnimmt, auch erneut nicht. Also das deutsche Fernsehen stößt sich da so ein bisschen an der Qualität. Deswegen nehmen sie da irgendwie nicht dran teil. Wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwie gesagt, ich glaube, der MDR müsste da, glaube ich, federführend sein, weil die es dann wohl über den Kika würden laufen lassen. Aber irgendwie hat es da noch nie irgendwie wohl wirklich Anstrengungen gegeben. Vielleicht gibt es tatsächlich so Diskussionen immer mal so im Hintergrund. Aber was natürlich irgendwie ganz spannend, ich glaube, die haben diesmal relativ, ich glaube mit 20, glaube ich, da auch so einen Rekord irgendwie aufgestellt, die da jetzt im Moment, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon ein Deadline irgendwie war. Ich glaube nicht, aber es sind zumindest 20 dabei. Und was so ein bisschen die ESC-Gemeinde aufgerührt hat, ist, dass Kasachstan irgendwie dabei ist beim Junior Eurovision, und wo schon einige gesehen haben irgendwie, oh, das könnte ja irgendwie auch was werden für den erwachsenen ESC. Wie siehst du das, Dennis? Die EBU hat das schon dementiert. Sie haben nicht vor, Kasachstan einzuladen. Von daher ist es, glaube ich, einfach mal ein Versuch, mal zu gucken, wie nehmen die daran teil. Und vielleicht kann man mal überlegen, ob sie dann 2020 vielleicht mal daran teilnehmen. Also ich glaube, das ist immer ein Versuch, erstmal zu gucken, wie funktioniert das mit denen. Dann kann man halt überlegen, ob man die dann weiterhin einlädt oder nicht. Sie sind nur assoziiertes Mitglied bei der EBU, das heißt, sie haben keine Vollmitgliedschaft und können deshalb auch nicht offiziell beim Junior Eurovision Song Contest oder auch bei normalem ESC teilnehmen. Deswegen ist das wahrscheinlich erstmal so ein Test. Ach, der Junior Eurovision Song Contest tut ja keinen weh. Von daher kann man ja mal gucken, wie sie sich da anstellen und wie weit sie da kommen. Und dann kann man ja halt mal gucken, ob sie dann auch auf Dauer beim großen erwachsenen ESC mitmachen dürfen. Was noch besonders ist, dass Wales als eigenständiges Land beim Junior Eurovision Song Contest teilnimmt, was jetzt auch schon so ein bisschen bei der ESC-Fangemeinde für Diskussionen gesorgt hat, denn die ESC-Reference Group hat nämlich beschlossen, dass wenn das Vereinigte Königreich Lust dazu hat, ihre einzelnen Königreiche als Einzelländer sozusagen am ESC teilnehmen lassen kann. Das heißt, wir könnten einen schottischen Beitrag haben, wir könnten einen nordirischen Beitrag haben, wir könnten einen walisischen Beitrag haben und einen englischen Beitrag haben. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist, weil dann hätten wir vier Länder mehr, aber die sich dann gegenseitig die Punkte zuschieben, wenn man das als Kritiker sagen würde. Aber nur weil es in der Fußball-Nationalmannschaft Heimatschutz geht, muss man es halt auch nicht unbedingt beim ESC machen, weil sie es bisher in den ganzen Jahren, wo der ESC stattfindet, noch nie gemacht haben. Deswegen glaube ich halt auch nicht, dass sie das jetzt so ausnutzen würden, weil in Wales hat ja Dr. Eurovision erzählt, dass sie dort jedes Jahr sowieso einen Vorentscheid machen. Wusste ich auch nicht, dass Wales ja immer einen Vorentscheid macht und auch einen Künstler auswählt, aber bisher wurde dieser Künstler ja nie genommen. Also von daher ist das halt eine Frage, ob Wales da selbstständig teilnehmen will beim ESC. Ich halte das eher für unwahrscheinlich. Ja, und ich glaube, dann müsste ja die BBC dann auch wirklich nur für England irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, eigentlich kann ja jedes Land nur irgendwie in dem Sinne einen Vertreter irgendwie halt schicken. Also das wäre dann ja, weil die einzelnen ARD-Sender sind ja auch Mitglied der EBU und dann könnte man ja auch aus Bayern oder Hessen oder so irgendwie jemanden schicken. 16 Teilnehmer, glaube ich, auch nicht geht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das so passiert, dann würde natürlich auch England oder Großbritannien, wie auch immer, dann wahrscheinlich auch seinen Big-Five-Status auch verlieren. Ja, richtig. Das wäre dann natürlich, klar, wenn die dann sagen, darauf legen wir es an. Und ich glaube, das halte ich dann eher für unwahrscheinlich. Die werden schon irgendwie versuchen, dass sie da beieinander bleiben. Aber bei den Briten weiß man es ja im Moment nicht. Es gibt ja sogar auch im Moment eine Gegenbewegung, die jetzt versuchen will, einen Gegen-Brexit irgendwie halt auf den Start zu setzen und da nochmal dagegen abzustimmen. Weil in der Bevölkerung jetzt mittlerweile schon bei vielen jetzt angekommen ist, dass es gar nicht so gut ist, dass Großbritannien aus der EU austritt. Hat nichts mit dem ESC in dem Sinne zu tun, aber das zeigt ja, dass das Land selber auch so ein bisschen der Spaltung auch irgendwie bevorsteht, weil zum Beispiel die Schotten waren ja gegen den Brexit und dass man da eben halt versucht, vielleicht auch über den Eurovision Song Contest da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das eigene Land irgendwie halt auch zu bekommen. Spannend wird's dann allemal, aber sie müssten dann wahrscheinlich auch alle durch das Semifinale. Ob sie das tun, das warten wir mal ab, ne? Das ist also natürlich. Bisher ist auch kein Drops gelutscht sozusagen, deswegen. Aber sie haben die Möglichkeit, sie haben offiziell von der Reference Group von der EBU dort die Genehmigung bekommen, dass sie das dürfen. Also das heißt, wir könnten theoretisch einen schottischen Beitrag haben, einen walisischen Beitrag, einen nordirischen Beitrag und einen englischen Beitrag haben. Also von daher ist das echt spannend zu sehen, ob sie das wirklich machen. Aber beim Junior Eurovision Song Contest tritt halt, wie gesagt, nur Wales an. Ansonsten sind halt die üblichen Verdächtigen dabei, ne? Malta und so weiter und Frankreich, Israel, Aserbaidschan ist irgendwie wieder dabei. Also es findet in einem Land statt, was ein bisschen kontrovers diskutiert werden könnte, und zwar in Weißrussland, in Minsk. Ich weiß, da wurden ja auch gerade wieder Journalisten verhaftet und so. Ist es mit der Pressefreiheit in Weißrussland, ist das auch so ein Problem? Ist ja auch einer der wenigen Länder in Europa, die wirklich noch diktatorisch geführt werden in eiserner Hand. Und das ist halt in Weißrussland nicht ganz so einfach, da irgendwie auch als Künstler etabliert zu sein. Weil man hat ja auch immer wieder mitbekommen, dass Songs teilweise dann von der Regierung wieder abgesetzt worden sind und dann neue Songs rausgesucht worden sind. Das hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre jetzt nicht mehr, aber davor bei Weißrussland hatten wir immer irgendwie einen Song, der dann immer wieder noch ausgetauscht worden ist vorher. Also da ist es da mit der Wahl, der öffentlichen Wahl nicht immer ganz so einfach, weil immer irgendwelche Manipulationsvorwürfe vorgekommen sind. Deswegen ist das so, ne? Ja gut, also die Länder können natürlich das machen, wie sie wollen. Mittlerweile ist ja Weißrussland nicht unbedingt der einzige Staat, wo irgendwie auch die Regierung da auch hineinragt. Also auch Russland versucht ja immer wieder hinter den Kulissen auch zu versuchen, Jurymitglieder zu bestechen oder so. Das ist ja auch schon gewollt, nur ist das halt ja auch alles so sehr dezentralisiert, dass man da gar nicht so wahnsinnig viel manipulieren kann, weil da müsste man ja hunderte von Menschen irgendwie mit einbeziehen. Und da sucht halt noch der Präsident aus, ne? Also das ist halt so, man vergisst es dann so ein bisschen bei so bei so Gruppen wie die Navi-Band von 2017 irgendwie, die eigentlich ein ganz nettes Liedchen auf die Bühne gebracht haben, irgendwie dann vergisst man wieder, dass es dann die aus der Diktatur Weißrussland kommt, und wenn der Song dann wieder nicht so gut ist, irgendwie dann fällt es dann wieder etwas mehr auf. Genau. Ja, aber das wird man sehen, wie gut die das jetzt irgendwie halt ausrichten irgendwie. Jedenfalls werden wir da auch noch mal in einer der nächsten Folgen auch entweder davor oder danach irgendwie vom Junior Eurovision irgendwie berichten. Wir halten auch wieder eine Seite bereit mit Streams, damit ihr dann eben halt auch nicht lange suchen müsst nach dem Stream zum Eurovision Junior Eurovision Song Contest irgendwie. Da kommen dann in der Vorentscheidssaison dann noch einiges dann dazu. Also braucht ihr dann nicht in den sozialen Medien dann irgendwie zu fragen, wo findet man den Stream, sondern könnt ihr einfach immer auf unsere Seite gehen. Unter Streams oben in der Kopfleiste findet ihr das. Und da haben wir jetzt auch schon den Stream zum Junior Eurovision Song Contest irgendwie. Vielleicht kann man sich ja einen schönen Gruß an den NDR raus sagen, dass wir wieder gewünschen würden, dass es wieder einen deutschen Kommentar mit Thomas Mohr gibt. Ja. Also wir würden gerne einen Stream haben mit Thomas Mohr, wo er das dann wieder kommentiert. Also lieber NDR, macht es bitte wieder. Das war sehr, sehr gut. Und wir würden uns das gerne wünschen, dass es wieder da so ein bisschen mehr vom NDR, von der NDR-Seite kommt. Unbedingt, unbedingt. Ja. Ja, wir haben es vorhin gerade so ein bisschen angesprochen. Das ist eine etwas abgehangene Nachricht. Es hatte den Anlass, der türkische Sender TRT hat einen neuen Fernsehdirektor, İbrahim Erin, und der hat nochmal erneut bekräftigt, warum die Türkei immer noch nicht beim Eurovision Song Contest wieder zurückkehrt. Er hat angeführt, das eine ist eben halt diese Big Five-Regel und das Abstimmungsergebnis, was ein bisschen sinnlos ist, das anzuprangern, weil die Türkei hat bis 2012, als sie daran teilgenommen haben, eigentlich immer ziemlich gute Ergebnisse erzielt mit Can Bonobo, der damals den 6. oder 7. Platz irgendwie halt auch gemacht hat, und also daran kann es irgendwie halt nicht liegen, aber er führt eben halt auch an, dass so Leute oder dass Künstler wie Conchita Wurst irgendwie halt überhaupt nicht in diese Veranstaltung passen, wenn nach 21 Uhr immer noch Kinder zuschauen, das könnte man denen ja nicht zutrauen, dass ein Künstler mit Bart und im Kleid irgendwie halt da Musik vorträgt und so weiter. Das ist schon ziemlich abgefahren. Auch die EBU hat sich darauf dann geäußert und hat gesagt, also der ESC ist eine, haben sich ausgedrückt, die Werte des Eurovision Song Contest sind Universalität und Inklusion sowie die stolze Tradition, Vielfalt durch die Musik zu feiern. Und genau. Das ist eben halt auch ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht von einem einzelnen Land auch vorschreiben lassen sollte, wie dann der ganze Song Contest irgendwie zu sein hat, dass man vielleicht, wenn man aus einem konservativen Land irgendwie kommt, da vielleicht andere Vorstellungen hat. Aber es ist immer, finde ich, eine Gemeinschaftsproduktion, und wer da nicht dabei sein möchte, der muss eben halt dann auch zu Hause bleiben. Ich finde es sehr schade, dass die Türkei da nicht mehr dran teilnimmt, weil das war, also durch die gesamte Geschichte des ESC war es schon immer eine Bereicherung. Die haben ja in früheren Jahren, auch so in den 80er Jahren oder so, sind sie dann eher mit sehr folkloristischen Klängen irgendwie dahergekommen, haben nicht immer unbedingt damit gute Ergebnisse erzielt, aber in der jüngeren Vergangenheit des ESC, auch 2004 haben sie ja den ESC sogar auch mal gewonnen und 2005 auch ausgerichtet. Das haben sie einfach super gemacht, aber dieses Hineinregieren, was ja nicht nur die Türkei gerne hat, sondern auch gerne auch Russland macht oder so, und die sich dann immer verschnupft fühlen, das sind auch so Länder, die halt immer meinen, sie müssten immer gewinnen und dann wäre alles gut irgendwie, und es ist halt der beste Song wird nachher auch gewinnen, und genau. Das ist halt irgendwie, also wie gesagt, die Nachricht ist sehr abgehangen, die ist auch dann sogar bei Spiegel Online und so weiter dann auch mal gelaufen, wo man als ESC-Fan sagt, ja, das lesen wir auch jedes Jahr, aber trotzdem, mich ärgert es dann irgendwie halt auch so ein bisschen, wie die Türkei da eben halt so versucht, irgendwie, weiß ich, ob das über Erdogan auch irgendwie halt dann irgendwie mitgesteuert wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich. Sag das nicht zu laut. Ja, also noch leben wir hier in einem freien Land. Also das, da hast du recht, da hast du recht. Das ist halt so. Aber du weißt, wie das ist. Du weißt, wie das ist, dass man da sehr schnell in irgendwelche Ecken von Leuten und dass wir dann irgendwann vielleicht noch abgehört werden. Ich beleidige ja niemanden und ich trage auch kein Gedicht vor. Ich finde, natürlich ist der ESC auch immer geprägt von irgendwelchen politischen Dingen. Das ist irgendwie ganz klar. Das sowieso. Mal abgesehen vom ESC, mir geht es im Moment ziemlich auf den Strich, wie so Länder wie die Türkei, wie Russland, teilweise im Moment auch wie die USA irgendwie halt auch versuchen wollen, in unsere Länder hineinzuregieren, wo, wenn es dann umgekehrt irgendwie halt wäre, ja gleich immer der Spruch kommt irgendwie, ihr mischt euch in unsere inneren Angelegenheiten ein und so weiter. Das ist, finde ich, das gehört nicht in diese Unterhaltungssendung. Und wie gesagt, liebe Türkei, kommt wieder, ihr seid herzlich willkommen. Aber es gibt halt so ein paar Regeln, an die müssen sich alle irgendwie halt halten. Und es ist so, dass jeder das machen kann, was er für richtig hält. Es gibt Rahmen, es gibt bestimmte Dinge, nicht über 3 Minuten, nicht mehr als 6 Personen auf der Bühne und sicherlich auch so Dinge, keiner kann nackt auf die Bühne kommen oder irgendwelche anstößigen Dinge irgendwie halt machen. Das hatten wir ja fast. Es gab ja einige, die es versucht haben, Weißrussland, die wollten ja jemanden. Ja, genau, genau. Die haben es mit den Wölfen. Die haben es dann so ein bisschen gelöst über so eine Filmprojektion irgendwie, okay. Aber es ist halt mir ist jetzt vor ein paar Tagen gerade so aufgefallen, bei Conchita Wurst war es ja zum Beispiel auch so, es muss nicht jeder toll finden, aber der Vortrag und wie sie das performt hat, war einfach spitzenmäßige Klasse. Und das ist halt, es gab zum Beispiel hier der, wie heißt der, Slavko oder so, der 2017 da mit seinem langen Zopf irgendwie da auf die Bühne kam und auch ein bestimmtes Publikum damit ansprechen wollte, der war einfach nur schlecht. Und der ist dann einfach damit auch abgestraft worden. Und dann finde ich immer so, es entscheidet immer noch das Publikum, was gut und was schlecht ist und nicht irgendwelche Fernsehdirektoren oder Staatspräsidenten, was sie irgendwie für gut befinden, was sie irgendwie gut finden müssen. Und was die Conchita Wurst-Diskussion angeht, Dana International, da hat auch kein Haar danach gekräht, dass das dann in Israel stattgefunden hat und sie halt als Transgender sozusagen dort dann angetreten ist für Israel, ja? Also deswegen ist das halt auch eine Sache. Ich meine, es gab ja auch früher aus Dänemark den Drama Queen Beitrag, diese Transvestiten-Show, die da veranstaltet wurden. Es gab es auch mehrmals schon auf der ESC-Bühne. Das ist ja nicht neu. Also, dass man dann so viel Aufsehen erweckt, weil Conchita Wurst damals gewonnen hat, finde ich halt jetzt auch einfach in der Diskussion einfach eigentlich ziemlich an den Haaren herbeigezogen, weil man es ja vorher auch schon hat. Und da war die Türkei auch dabei. Ja, also, ja, klar, ne? Also klar. Deswegen macht diese Diskussion auch gar keinen Sinn. Ja, und es gibt halt, wie gesagt, es gibt auch keine Grundlage, dass sie sich irgendwie beschweren könnten. Sie wären ja immer Letzter oder so. Sie haben ja erfolgreiche Sachen auch auf die Bühne gebracht. Und ja, mit Serdar Eretem war es ja auch so. Die hat irgendwie eine super, so das Bild der starken Frau der Türkei super dort transportiert. Und das war einfach das einfach ganz, ganz groß irgendwie halt, was sie da auf die Bühne gebracht haben. Und deswegen, das ist halt immer, es ist eine Mainstream-Veranstaltung und die Masse entscheidet, wer dann letztendlich nachher gewinnt und nicht irgendwie im Hinterzimmer irgendwelche angestaubten. Oder Manga Typen. Zum Beispiel, ne? Ja. Manga. Ja. Aus der Türkei, die in Oslo auf Platz 2 gekommen sind, da kann die Türkei nicht sagen, dass sie schlecht abschneiden würden beim ESC. Ja. Ja, also von daher ist das alles einfach an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Irgendeinen Grund suchen, den man dann da in den Vordergrund stellt und dann sagen, deswegen nehmen wir nicht teil. Ja. Also. Ja, aber das war mir jetzt ein Bedürfnis, weil ich so dachte, das muss, das ist echt eine Unverschämtheit irgendwie, wie man da so versucht, da hinein zu regieren. Und die EBU hat sich ja im Grunde genommen auch im Grunde gar nicht da in die Karten gucken lassen. Das war halt, das war auch genau richtig irgendwie so unter dem Motto, ihr seid herzlich willkommen, aber ansonsten entscheidet ihr das nicht alleine. Und das finde ich auch in Ordnung so. Wer nicht will, der hat. Ja, genau. Also hier, Jan Feddersen hat bei Eurovision.de dann noch einen schönen Kommentar oder einen Text dazu geschrieben, den verlinken wir auch noch mal in den Shownotes irgendwie. Da steht im Grunde alles drin, was man zu dem Thema da irgendwie auch noch sagen könnte. Ja, haben wir noch was? Ja, zu guter Letzt vielleicht noch, wir sind bei einem Podcast-Tag in Kiel, bei der digitalen Woche voraussichtlich, wo wir beide auch zu sehen sein werden. Zu sehen ist gut. Also man kann uns da treffen. Und wir werden uns mal so ein bisschen unter die Podcasts, Podcast-Szene mischen und mal gucken, welche Leute wir da so treffen werden, ne? Ja, das veranstalten die Kollegen vom ESC-Schnack und zwar am 15. September in Kiel. Das ist im Rahmen der digitalen Woche Kiel. Es gibt ja eine Kieler Woche, wo man die ganzen Schiffe und so weiter irgendwie sehen kann. Und die haben das so ein bisschen übertragen auf, die Stadt muss sich halt auch digitalisieren und die verschiedenen Aspekte werden dort besprochen. Und jeder kann natürlich selber auch so eine Veranstaltung irgendwie einreichen. Das machen die beiden jetzt dann zum zweiten Mal. Wir verlinken da einiges in den Shownotes. Man muss da auch irgendwie ein Ticket irgendwie halt ziehen. Das kostet zwar nichts, aber die müssen das, glaube ich, irgendwie, um zu zählen, wie viele Leute kommen, damit die das wohl mit dem Catering dann irgendwie halt auch gut auf die Reihe bringen. Und wir werden uns da so ein bisschen, weil auch da werden ja auch Hörer dort sein, nicht nur Podcaster. Und also wer irgendwie aus Norddeutschland kommt, dem ist diese Veranstaltung auch ans Herz zu legen. Das ist eine sehr nette Gruppe, wo man mal wieder sagen kann, endlich mal normale Leute. Und wir werden da hinfahren und uns das auch mal angucken und mal ein paar Kontakte auch wieder knüpfen. Ich bin seit einiger Zeit ja auch immer bei diesem Hamburger Meetup, was jetzt, das verlinke ich auch nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, wann der nächste Termin ist, jedenfalls irgendwann Ende September war das, glaube ich. Ich glaube am 17. September in Hamburg, und da treffen sich dann auch so 2-3 Stunden Podcaster aus dem Großraum Hamburg, die sich dann auch über ihre Projekte und so weiter unterhalten und sich auch gegenseitig so ein bisschen Hilfestellung geben. Und ich finde das immer eine ganz nette Geschichte, sich da auch mit anderen Podcastern irgendwie halt zu vernetzen, gerade wenn ihr vielleicht da draußen auch irgendwie ein Thema habt, über das ihr irgendwie halt berichten wollt. Vielleicht auch über den Eurovision Song Contest, wer weiß. Also mittlerweile gibt es ja schon 3 Podcasts. Also genau. Der ESC-Schnack hier, also Deutsche zumindest, der ESC-Schnack waren dann die ersten. Wir sind dann ein Jahr später dazugekommen. Und dann auch unsere Kollegin Lisa und Sophia, die jetzt auch ihre Eskalation vom Radio ins in den Podcast überstellt haben sozusagen. Und die haben da auch so einen Podcast während des Lissabonner ESC irgendwie gemacht. Da könnt ihr ja dann auch noch mal reinhören, noch mal nachhören, wie die das machen. Und aber es gibt noch ganz viele andere schöne Themen, die man in Podcasts irgendwie halt auch verwursten kann. Also vor allen Dingen kann man bei einem Podcast lange, lange reden, denn wir reden jetzt genau. auch schon wieder fast 2 Stunden. Ja, aber das ist eben Podcast, da kann man dann, wenn man viel zu reden hat, dann redet man auch mehr als 2 Stunden. Ja. Ihr könnt uns natürlich auch besuchen auf der Homepage www.escgreenroom.de, alles ein Wort. Und da könnt ihr natürlich auch Kommentare unter der aktuellen Folge schreiben, wenn ihr das möchtet. Oder uns bei Twitter anschreiben, @escgroom oder einzeln @sofareporter oder @esc-Kommentar. Da sind wir beide dann nochmal, einzeln auch nochmal. Genau, also im Grunde alles, was ihr dort findet. Wir sind ja auch mittlerweile schon in verschiedenen Kanälen auch zu erreichen. Seit letzter Woche haben wir sämtliche Folgen sogar auch auf YouTube. Das ist ja eigentlich mehr so ein Portal für Filme. Da kann man denn jetzt im Grunde genommen nur das Logo irgendwie halt im Standbild sehen. Aber ihr könnt auch dort alle Folgen nochmal nachhören, wenn ihr das so mit Podcatcher und so weiter nicht habt. Aber wir sind auch bei iTunes, wir sind bei Spotify, wir sind noch bei Fit sind wir natürlich auch gelistet irgendwie. Und bei der Google Podcast App sind wir auch drin. Ja, also genau, wenn ihr Google Podcast App runterladen wollt, dann könnt ihr auch auf eurem Smartphone oder Tablet uns auch anhören. Wir sind bei TuneIn, wir sind bei radio.de, ich glaube, wir sind auch irgendwo überall. Also eigentlich gibt es keine Ausrede, dass ihr sagt, ihr kennt uns noch nicht, weil irgendwo müsst ihr uns eigentlich mal Ja, das wäre wäre natürlich auch toll, wenn ihr bei iTunes uns ein paar Sterne geben würdet oder wie gesagt auch auf unserer Seite dann mal Kommentare, insbesondere vielleicht heute bei unserem Schwerpunkt zu den möglichen Künstlern für den deutschen Vorentscheid. Vielleicht sagt ihr da jetzt irgendwie, Gott, was ihr da erzählt habt, irgendwie wie könnt ihr und so, der und der ist doch viel besser, dann schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Das wäre irgendwie ganz toll. Ach so, da fällt mir jetzt auch gerade ein, unser ganz lieber Kollege, der Tobis, der uns auch immer wieder schreibt, der hat ja letztes Mal, ich will das jetzt nur so sinngemäß irgendwie sagen, der hat irgendwie erzählt, dass diese aus Slowenien da, dieses Lied Kvalané, die hatte ja dann so eine Unterbrechung und sie hätte das dann sozusagen im Semifinale und im Finale ein bisschen anders gemacht und ich habe dann gesagt, nee, das geht ja gar nicht und so weiter. Ich habe mir ja jetzt die DVD nochmal von allen drei Shows angeguckt, er hatte recht, ein ganz klein bisschen anders hat sie es gemacht. Sie hat dann wirklich gesagt, ja komm und singt jetzt mal, also sie hat es dann so ein ganz klein bisschen abgewandelt irgendwie, weil es eben halt auch schon im Semifinale einfach peinlich war, diese Musikunterbrechung und da hatte er wirklich recht gehabt, also deswegen, da korrigiere ich mich dann natürlich auch gerne, wenn man dann irgendwie halt dann so ein dummes Zeug erzählt und sagt, nee, das geht ja nach den Regularien nicht und so und dann will ich das natürlich auch dann gleich wieder korrigieren, dass das nicht mehr so im Raume steht, aber er schreibt auch sehr oft bei uns, dafür bedanken wir uns schon. Genau, und vielen Dank. Das könnt ihr auch gerne dann bei uns auch tun. Tja, gibt's dann würde ich sagen, nee, ich wüsste nichts mehr, was wir noch besprechen könnten. Dann bedanken wir bei uns bei euch, dass ihr uns so lange jetzt zugehört habt. Egal, wo ihr uns hört, auf dem Klo, auf der Busfahrt, im Bett, beim Einschlafen, wo auch immer. Das ist, das geht ja Gott sei Dank mit einem Podcast ganz gut. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann irgendwann im September wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.